Prescott. Ein herzliches Grüß Gott zum Stammtisch Nummer 39. Heute ist der 30.12. und ich habe zu Gast den Bastl. Hallo und schönen guten Abend. Und der Kai ist am Start. Servus. Und ich bin der Jens. 30.12.2017. Oh ja, natürlich. Man weiß ja nie, wann das mal gehört wird. Ja? Richtig, vielleicht ja. Denken die Leute, das war dann 2025 oder sowas. Können das gar nicht einordnen. 2017, das grandiose Jahr 2017. Ja, 2025 ist der Podcast sowas von letztes Jahrzehnt. Also meinst du, da gibt es schon eine neue Form? Wahrscheinlich. Der Witcast. Ja, der Holocast. Das ist echt die Frage. Ich glaube das nicht, ehrlich gesagt, dass es den Podcast da nicht mehr gibt. Weil was ist der Podcast? Das ist ja auch nur ein Audioformat, ja. Ja. Der erste Podcast kam so raus 2006. Ja, hier in Deutschland, ja. War das so, ziemlich zeitgleich, weil das kam durch diese Spezifikation von... Von Apple. Von RSS. Und RSS ist eine Technologie, die im Grunde genommen... ja nichts anderes sagt, als da ist ein Feed, der in irgendeiner Art und Weise etwas veröffentlicht. Und dann ist eben 2006 oder Ende 2005 konnte man in diesem Feed sagen, in diesem RSS-Feed sagen, da ist ein Dateianhang mit dabei. Und kannst du runterladen. Das konnten die unterschiedlichsten Sachen sein, Bilder, Videos und eben auch Audiodateien. Und das hat dann 2006 Apple mit in eine iTunes-Spezifikation mitgenommen und ab dem Moment gab es im Grunde genommen sozusagen abonnierbare Podcasts, also einen abonnierbaren RSS-Feed oder einen Podcast-Feed. Und ich glaube, seit 2006 gibt es auch schon Filme und so, glaube ich, war das erste von Timo Hetzel, ne? Und Annik Rubens war, glaube ich, so eine der ersten deutschen. Und dann in den USA, wie hieß er denn? Tim Curry? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Also Podcasts gibt es schon mehr als ein Jahrzehnt. Auf jeden Fall glaube ich, dass es die auch noch in einem Jahrzehnt geben wird. Ja. Weil irgendwelche Leute, die Plesch reden, die wird es da auch noch geben, hoffentlich. Ja. Vor kurzem war ja in München diese Subscribe-Konferenz. Warst du da? Nein. Die fahren das aber richtig dick auf. Das ist jetzt immer im Bayerischen Rundfunk, gell? Ja, aber also, was heißt richtig dick auf? Wann waren wir da? Also das hieß ja damals noch anders, aber das war in Berlin 2011? Mm-mm. Muss später gewesen sein. 2011 wäre jetzt fast 7 Jahre her. Ja und? Das kann schon sein. Ihr nehmt doch nicht seit 7 Jahren schon den Ding. Nee, da haben wir noch nicht selbst aufgenommen. Da haben wir noch nicht selbst? Da sind wir einfach. Nee, warte mal. Aber ihr wart mal. Doch, nee, wir hatten da schon selbst aufgenommen. Da haben wir schon aufgenommen. Ja, weil ihr ja darüber berichtet habt doch. Sogar im Podcast, dass ihr dort wart. Ah, okay. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich war 2000. Also ich würde sagen, es ist vielleicht 4 oder 5 Jahre. Also ich war 2014 im Sommerurlaub in Frankreich und da meine ich, dass ich eure Podcast-Folge gehört habe, wobei ich da alle Folgen der Reihe nach gehört habe, aber 2014 meine ich, dass das schon mit dabei war. Da muss das im Herbst 2013 gewesen sein, weil ich war noch nie im Frühling zur Republika in Berlin und da ist eigentlich immer dieser Podcast-Workshop, Ist auch schon wieder ewig her. Genau. Naja, widmen wir uns wieder mal unserer Kernkompetenz, bevor wir über so Zeug reden. Richtig, dem Craft-Bier. Dem Episodenbier. Ich hatte, vielleicht um kurz auszuholen, ich hatte dieses Jahr mir selbst zu der Adventszeit einen Adventskalender, einen Bier-Adventskalender geschenkt. Und zwar einen Craft-Bier-Adventskalender. Kann ich eigentlich auch empfehlen, war gut. Ich habe noch nicht mal die Hälfte der Biere daraus getrunken, weil irgendwie... war ich abends oft. Du lässt nach? Ich war einfach abends oft nicht daheim und wir trinken jetzt, sage ich mal, nach und nach trinken wir jetzt wahrscheinlich im Podcast die Biere noch. Das erste, was wir jetzt trinken, ist von der Brauerei Propellerbier, HC Boschs Propellerbier und heißt Turboprop Imperial Pils. Ich bin aber jetzt gerade nicht sicher, ob das aus dem Kalender war. Ich habe die alle jetzt im Kühlschrank stehen. Ich habe, glaube ich, 30 Flaschen Bier im Kühlschrank, verschiedene. Vielleicht war es auch in einem anderen Ding drin. Ne? Soll ich mal glatt nachschauen, wie Hieronymus Bosch mit zweiten Vornamen geheißen hat? Weil HC Bosch, das könnte schon... Ja, gut. Auf jeden Fall ein schönes Logo hat er gemacht. Schauen wir mal, ob es denn auch mundet. Ich weiß ja nicht, was ein Imperial Pilz sein soll. Also einfach nur Stärke vom Alkoholgehalt einfach. Ja. Imperial ist ja immer, dass es mehr Bums hat. Also das hat jetzt auch 6,5. Und, wie riecht's? Gut. Riecht schon so ein bisschen IPA, gell? Ja. Hat drei verschiedene Sorten Hopfen drin, Herkules, Saphir und Citra. Und es soll vom Aroma sein, grasig, frische Frühlingswiese. Also letztens, bei der letzten Aufnahme hatten wir auch einen, das unglaublich in die Nase fruchtig ging und wo dann hinten was gar nichts war. Ich habe gestern eins getrunken aus Slowenien, das war mega gut. Das, was ich auch gepostet habe bei Instagram. Mhm. Ich finde es immer so schwierig, wenn Biere in der Nase so viel versprechen und ja, dann sind die hinterher so flach. So, aber wie das eigentlich noch geht. Ich finde es doch ganz okay. Ich habe letztens, waren wir mit Karos Familie zu einem runden Geburtstag beim Brüding in Neuhausen. Was ist der Brüding? Das ist ein Wirtshaus. Das ist ein sehr, sehr gehobenes Lokal. Ja. Da kannst du nur Menü essen. Mhm. 5 oder 6 Gänge. Und die haben sich spezialisiert auf österreichische Weine. Okay. Wenn du da die Weinbegleitung buchst, bei dir eine Weinbegleitung buchst, kriegst du halt sozusagen zu dem Menü abgestimmte Weine. Mhm. Und als ersten Wein hatten wir einen spontan vergärten und unfiltrierten Weißwein. Und der war... Den hast du probiert und der war sehr unspektakulär in der Nase und hat so fast nach nichts geschmeckt. Ja. Und dann hat er gesagt, also der Sommelier hat dann gesagt, ihr werdet überrascht sein, wie dieser Wein wirkt, wenn ihr was dazu esst. Wenn ihr was dazu esst. Und ja, das war dann tatsächlich so. Es gab dann irgendwie, was war das denn? Das Vorspeise war, ach ja genau, das war so ein Schweinebauch. So gegrillter oder was? Gegrillter Schweinebauch, so knusprig oder? Ja, genau. Okay. Und dann hast du dazu diesen total unspektakulären Wein getrunken und ja, das hat so extrem gut zusammengepasst. Und meine These ist jetzt bei so flachen Bieren wie diesem hier, wie heißt das eigentlich? Das Bier heißt Turbo Prop Imperial Pils und ist von der Propeller Bier. Also ich behaupte, wenn du was dazu isst, ist das ein richtig geiles Teil. Kann gut sein, ja. Der trinkt sich halt nicht so auf, so als Alleinbier, so ist so gute Begleitung wahrscheinlich. Genau. Ja. Das ist wie, war das bei 3 Fragezeichen, war das bei Tom und Locke, ich weiß nicht mehr, wo es auch einen gegeben hat, der halt in die verschiedensten Masken, hier beim Gespensterschloss von 3 Fragezeichen, in verschiedensten Masken gut schlüpfen konnte, weil er so ein Allerweltsgesicht hatte. Ja. Okay. Und das ist halt, wenn du nicht für dich selber, egal ob es als Bier oder als Mensch, so einen gewissen Charakter optisch oder geschmacklich hast, dann kannst du dich halt gut mit dazu harmonisieren wahrscheinlich. Ja. Was mich jetzt hier an dem Bier irgendwie nervt, ist, sowas kann ich, finde ich, irgendwie immer so ein bisschen albern. Da steht jetzt drauf, ist so praktisch wie so ein Prüfsiegel drauf und da steht zertifizierte Spitzenqualität Slow Brewing. Weißt du, da haben sie 100%, keine Ahnung, wer da irgendwas zertifiziert, aber das finde ich immer so ein bisschen albern, weißt du, so möchte gern irgendwie, wir sind was Besonderes irgendwie. Das nennt sich dann wohl Kapitalismus. Ja, ja, klar, aber hier, siehst du, das finde ich irgendwie so albern, ja. Slow Brewing. Ja, ich muss ja auch immer. Was heißt denn Slow Brewing? Also, müssen da die Rasten anders ausgeführt werden, aber das ist auch Bullshit, ja. Das ist ein chemischer Prozess, der dauert auch immer gleich lange. Also, ich weiß nicht. Ja, aber vielleicht kannst du gewisse Dinge durch höhere Temperatur beschleunigen oder? Weil das beim Bier, du hast ja die einzelnen Rasten und das muss genau auf dem, je nachdem, was du für ein Bier dann machst, immer genau bei diesem Temperaturpunkt erreicht werden. Also da hast du eigentlich nicht so viel, was du vernünftig irgendwie beschleunigen kannst. Also soweit ich weiß, ich bin jetzt ja auch Laie, aber. Warum bist du eigentlich noch Laie? Ja, so Halblaie halt, ja. Warum du dir immer noch nicht so eine Heimbrauerei zugelegt hast? Lustigerweise haben wir da jetzt gerade, ich war Weihnachten in der Heimat und dann saßen wir abends auch, ich glaube gar nicht an einem der Feiertage, ich glaube jetzt am 27. abends zusammen und mein Bruderherz hat ja praktisch in dem Dorf, wo meine Eltern das Haus gekauft haben, Jens fummelt an mir rum, auch ein altes Haus gekauft, und hat das jetzt renoviert und so weiter. Und da ist ein relativ großes Grundstück mit dabei. Mhm. Und das ist halt ein Haus von 1910, glaube ich, das Hauptgebäude nochmal aufgestockt und angebaut und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, da ist ja noch viele Nebengebäude drin. Scheune etc. Und da gibt es auch er nennt seinen Angelraum, weil mein Bruder passionierter Angler ist. Und auf jeden Fall kamen wir irgendwie auch aufs Bierbrauen und so weiter. Ich weiß nicht warum. Und dann habe ich gesagt, ja, also wenn ich jetzt so ein Haus hätte wie mein Bruder, dann hätte ich schon längst da, was er da seinen Angelraum hat, hätte ich schon längst mein Bierbrauzimmer, ja. Weil dann hast du, dann würde ich mir das gefliest und so weiter. Und dann hätte ich mir da die Bieräule geholt oder sowas und halt so richtig geil schon was gemacht. Weil mir hatte noch parallel dazu ein Spätzle aus Limburg, hat mir noch ein Bild geschickt gehabt. Der hat irgendwie auch, der hat kurz vor Weihnachten Geburtstag, hat er wohl irgendwie zum Geburtstag auch so ein Bierbrauset geschenkt bekommen und so weiter. Das wäre schon lustig. Und ich habe mit dem Andreas, hier weißt du, vom Joe, der Arbeitskollege, geschrieben gehabt per Twitter, weil der hat jetzt auch gerade wohl wieder ein neues gebraut gehabt, irgendwie so ein Weihnachtsbier, so ein hochprozentiges. Nur mir ist das da, ehrlich gesagt, bei uns in der Wohnung ist mir das viel zu viel Sauerei. Ja? Das ist halt einfach, das stinkt wie Hölle, ja, und das kannst du einfach, bei uns ist die Küche nicht groß genug, das geht gar nicht. Ja? Von meinem inneren Auge ist auch jetzt gerade dieses Bild aufgetaucht, wie der Kai mit so einer weißen Kittelschürze so die Tür seines Dings aufschmeißt und mit seinem Reagenzglas mit so steifem Schaum oben drauf raus. Heureka! Ich habe Bier gemacht. Ja, so stelle ich mir das ungefähr vor. Nur die Schürze an. Ja, nein, Gott. Solche Augenringe, weil sein vier Tagen und echt nur noch braun ist. Ja, aber das ist so schon so ein der Miraculix. Ja, wäre schon so ein Träumchen, ja? Ja. Das würde ich schon gerne machen, aber ja, in der Mietswohnung mit einer kleinen Küche, das ist einfach, das geht schon, also das ist gar kein Problem. Habe ich vor ein paar Monaten auch auf dem Bayerischen Rundfunk gesehen gehabt, irgendwie ging es auch um Bier und da war irgendwie auch so ein Hausbrauer, haben sie da vorgestellt, der auch dann in München wohnt und der mit seiner Frau da zusammenlebt und die haben halt auch eine kleine Küche und der macht das halt auch hier mit so, wie sagt man dann hier, so Einkochern, weißt du, dann, das geht ja alles, ja, aber das ist mir einfach zu viel Heckmeck, ja. Und so ein geiler, separater Raum, das wäre halt schon cool, ja. Aber dafür auch was anmieten, ist auch ein bisschen teuer in München, ja. Weißt du, die Frage, die sich immer stellt, ist, du musst natürlich auch jenseits dessen, dass du es vielleicht als Hobby gerne machst, musst du natürlich schon aber auch immer Aufwand und Nutzen irgendwo dagegenstellen. Also bei mir ist zum Beispiel so ein klassisches Beispiel Sauerkraut. Ja? Das ist jetzt halt vom Aufwand her, hält sich das in Grenzen, du schneidest es ein, du salzt es ein, du hast es dann 6 Wochen in deinem Kehrtopf drin, musst halt immer schauen, dass genügend Flüssigkeit da ist und so. Ja. Dafür kriegst du aber auch ein Bombensauerkraut, wie ich es aus der Dose noch nie gehabt habe. Da sage ich, das steht vollkommen in Relation. Ja. Wenn ich mir aber andere Dinge zum Beispiel irgendwie nehme, dass ich sage, klassisches ist wirklich wahrscheinlich Bierbrauen, da wo du so viel Aufwand irgendwie dahinter und dann hast du, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das ist schon die Leidenschaft. Da kriegst du da vielleicht so ein Ding raus, wie es nur dem Brauer selber noch schmecken kann. Und ja, ich glaube, da musst du dich halt rantasten. Ja. Aber wieso? Das ist doch gar nicht so viel Aufwand. Naja, das ist halt viel Sauerei. Nee, du brauchst einen Brautag, dann hast du das fertig. Also ich glaube, das ist ein Aufwand so mit allem drum und dran. Ich habe das schon mal mitgemacht bei jemand daheim. Der hat unten seine Garage umgerüstet gehabt. Das war damals noch in Limburg, im Vorort von Limburg, vor ein paar Jahren. Und der hat halt dann immer mal alle 4 Wochen so einen Brautag gemacht gehabt. Und dann war der halt so, hat der morgens um 8 angefangen und dann war der mittags um 2 fertig so. So, dann hat er dann samstags gemacht. Also es geht schon. Ja, und du brauchst doch im Grunde genommen nur 2 Gefäße. Ja, aber dann brauchst du wieder Platz, wo das lagern kann. Es muss kalt sein und so weiter. Habe ich keinen. Bei uns der Keller ist total warm, der ist nicht kühl. Ja, der ist irgendwie durch das Raumklima ist relativ warm. Also der Punkt ist ja auch das, was ich meine, mit dem Nutzen, der hinterher rausspringt. Also wenn ich einfach... Ja, das eigene Bier, Mann. Ja, also ich glaube, der Nutzen wäre schon groß, ja. Aber das ist ja genau der Punkt. Nutzen wir schon groß. Das ist ja genau der Punkt mit das eigene Bier. Der Punkt, über den du eigentlich hinwegkommen musst. Weil ich kann natürlich sagen, das ist mein eigenes Bier, aber wenn es schmeckt wie warme Rentnerpisse, dann ja, klar, habe ich nichts davon, dass es mein eigenes Bier ist. Und ja, aber diese Aussage gilt doch auch bei deinem Sauerkraut. Ja, aber das ist ja das, wo ich sage, da steht ja für mich der Nutzen dahinter, dass ich einfach. Ja, aber dann du suggerierst ja jetzt, dass du sagst, das Bier wird scheiße, was du machst. Das ist ja so ein bisschen... Ich habe ein Gefühl für meine Bierbraukunst. Also, sage nicht, dass dein Bier scheiße wird. Also, aber ich habe natürlich auch, sag ich jetzt mal, in der Wirtschaft draußen eine viel größere Bierauswahl, als ich jetzt vielleicht Sauerkraut-Auswahl habe. Also von daher, die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier draußen ein gutes Bier finde, die dürfte bedeutend höher sein. Absolut, ja. Also ich würde es total gerne machen und irgendwann werde ich das mir auch mal kaufen, so ein Ding. Nur, ich kenn's mich ja, ich bin da nicht so jemand, ich würde da nicht so mit so einem Scheiß anfangen, weißt du, dann hier mit irgendwie mit dem Einkocher und mit Küchentöpfen und so. ich wollte dann gleich was Gescheites haben. Ich würde mir dann gleich so eine Biereule oder sowas dann eher holen. Ja. Ja, aber würdest du nicht mal, um auszuprobieren, ob dir das überhaupt Spaß macht, dir einfach mal so Plastikbottich nach Hause bestellen? Ich meine, das gibt es doch mittlerweile für 30 Euro, oder? Ja, das müsste ich mal machen. Ja. Ich hatte das ja eigentlich schon mal vom Krusi eigentlich abgeluchst, aber dann hat es ja doch jemand anderen gegeben. Ja, genau. Ja. Aber macht das Sinn? Also, bei diesen Kids, da hast du, also habe ich den Eindruck, das ist ja dann wiederum nicht dein eigenes Bier. Weil da schüttest du letztlich nur in Kredenzien zusammen. Also, weißt du, wenn du dein eigenes Bier machst, dann kannst du ja sagen, ich hätte gerne ein bisschen mehr Hopfen, ich hätte gerne ein bisschen hier das Malz und jedes Malz und so. Das ist halt wie so eine Brotbackmischung. Im Gegensatz zu, wenn du, sag jetzt mal, dir einen Sauerteig ansetzt. Ja. Deinen eigenen Sauerteig ansetzt. Anstellst. Das heißt Anstellgut. Anstellen, ja. Ja, okay, gut. Sei es wie es sei, wir trinken noch gekauftes Bier. Ja, Prost. Prost. So, was ist denn unser erstes Thema, Herr Fischer, beziehungsweise? Also wir haben ja eine diverse Auswahl. Ich würde doch mal die Freiwilligen vorbitten. Ja, der Kai hat sich freiwillig mit Religion gemeldet. Ja, okay, dann fange ich an, ist kein Problem. Er will über Religion reden. Ja, dann. Er stellt uns die Gretchenfrage. Nein, ich will nicht über Religion reden. Mir geht es eigentlich ganz konkret um die Frage, weniger jetzt Religionsdiskussion im Sinne von Christentum, Islam, bla bla bla. Du willst konvertieren. Nein, sondern jetzt auch gerade mit der zurückliegenden Weihnachtszeit die Frage, A, würdet ihr sagen, ihr seid noch gläubig? Wenn ja, was heißt das für euch, gläubig zu sein? Und C, seid ihr noch regelmäßige Kirchengänger? Was ist das für eine Frage? Ja, die ich gestellt habe, ja. Gut. Das sei dir unbenommen. Du kannst sie schon fragen. Ja. Also erste Frage mal, würdet ihr euch als gläubig bezeichnen? Nee, ich bin raus aus dem Thema. bist du nicht? Ich presche jetzt mal vor. Ja. Nee, bin ich nicht mehr. Du bist nicht mehr gläubig. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich es jemals war. Mhm. Ich glaube, also die Erkenntnis, ob man gläubig ist oder nicht, ist so ein bisschen wie mit, ob man verliebt ist oder nicht, ja? So, man weiß es erst, wenn man es wirklich ist. Und dieses ich bin total gläubig Gefühl hatte ich noch nie. Deshalb sage ich ja, was heißt denn, was würde denn für dich gläubig sein? Dort? Ja, weiß ich eben nicht, ja? Ja. Also, das ist wie wenn du jemandem versuchst zu erklären, wie es ist, wenn man verliebt ist. Ja, so, das kann es schon irgendwie wahrscheinlich. Also das Verliebtsein kann man wahrscheinlich irgendwie an äußeren Sachen vielleicht messen, aber ich glaube, das mit dem Glauben ist dann doch ein bisschen schwieriger. Ich würde es aber halt trotzdem sozusagen an dem eigenen Gefühl festmachen wollen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass ich dieses Gefühl schon jemals hatte, dass ich etwas gebraucht habe, also ein Konstrukt gebraucht habe wie Religion oder ein Gott empfinden nötig hatte, um mir die Welt zu erklären. Also, ja. Ja, was heißt, um dir die Welt zu erklären? Manchmal brauchst du es einfach, um dir die Welt nicht erklären zu müssen. Oder auch so. Also, ja. Das ist ja andersrum dann vielleicht. Nee, ich glaube, ich war da schon immer sehr, ich finde Religion total faszinierend. Also, Religion war für mich immer eines der interessantesten Fächer in der Schule. Ich finde, weil da viele so moral- und ethische Fragen gestellt wurden, zumindest bei den besseren Lehrern. Aber gläubig? No. Mhm. Nee. Und ich bin auch nie regelmäßig in die Kirche gegangen. Nie. Also es gab Zeiten, in denen ich häufiger in der Kirche war. Aber bist du als Kind mit den Eltern in die Kirche gegangen? Nein, ich bin häufiger mit meiner Oma in die Kirche gegangen, wenn ich bei der war. Ich fand das Singen eigentlich immer ganz cool, so als vorpubertäres Kind. Aber ansonsten. Geht ihr jetzt in die Kirche? Nein. Also, gar ja, nicht. Klar, unsere Kinder sind, also die Große ist in einem katholischen Kindergarten. Das heißt, die haben irgendwie schon, ich würde sagen, so 3 bis 4 Mal pro Kindergartenjahr. Gottesdienste irgendwie? Naja, es ist nicht so, dass die so feste Gottesdienste haben, sondern es gibt halt dieses Angebot, ja. Kommt doch zum Kindergottesdienst oder kommt doch zum Familiengottesdienst oder die Kindergartenkinder singen beim Familiengottesdienst oder so, mhm. ja. Und wenn dann die Große irgendwie sagt, ich will da gerne hingehen, dann sind wir, glaube ich, schon 1 oder 2 Mal gegangen, ohne dass wir selber eigentlich den Drang hatten, da hinzugehen. Und klar, wir gehen halt. Was heißt klar? Wir gehen an Weihnachten in die Kinderchristmette. Mhm. Ja. Und Heiligabend. Genau, an Heiligabend. Von 4 bis 5. Das ist ganz entspannt. Ich finde, das ist so eine schöne Struktur. Die Kinder kriegen nochmal halt so diese Weihnachtsgeschichte. Aber letztlich ist das eine Inkonsequenz unsererseits. Ja. Also, aber du wärst ja auch, du würdest ja auch nicht gegenteilig, sag jetzt mal, auch wenn du, sag ich mal, nicht im Normalalltag nicht in die Kirche gehen würdest, würdest du trotzdem auch nicht die Konsequenz in die andere Richtung dahingehend in einer Stärke ausfahren, dass du zum Beispiel sagst, ich gehe auch bei Hochzeiten nicht in die Kirche oder sowas. Nein. Das ist kein Fundamentalist. Nein, ich finde, das ist aber auch gar nicht der Punkt. Ja? Ich finde, dieses Thema Glauben und Religion oder also wenn es um die Ausübung geht, muss ich halt sagen, mein Gott, es tut doch niemandem weh, ja, wenn ich in die Kirche gehe. Also, mir tut es nicht weh, allen anderen tut es nicht weh, ich bin getauft, ich bin gefirmt, ich kann alle Sakramente empfangen, dann mache ich das auch. Ja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich da irgendjemandem auf den Schlips trete, bloß weil ich in die Kirche gehe und das eigentlich nicht ernst meine. Okay. Nee, das bestimmt nicht. Ich bekreuzige mich auch und gehe auch zur Kommunion und was weiß ich, ja. Aber das könnte zum Beispiel, könnte man jetzt, hätte argumentieren können, irgendwie du bist halt dann, sag ich mal, Glaubensopportunist, dass du halt die Sachen, die dir passen, irgendwie, sag ich mal, mitnimmst und die Sachen, die dir jetzt weniger passen, weil das Aufwand für dich bedeutet oder so, die tust du dann nicht oder sowas. Also, das ist vielleicht bei Katholiken jetzt nicht so, aber ich glaube, im Hinduismus oder im Buddhismus gibt es ja auch irgendwie dieses, dass du, weiß nicht, Spenden sammeln musst oder sowas, wenn du dann sowas nicht machen würdest, sondern bloß zu den großen Festen irgendwie hingehst oder sowas. Wie ist bei dir, was bist du? Du bist katholisch, evangelisch? Ich bin katholisch, ja. Du bist auch katholisch. Also sind wir alle katholisch. Ja, bei mir ist die Situation, ist. Ich denke, der Hintergrund ist grundsätzlich ein bisschen anderer, weil ich ja lange Jahre in der katholischen Jugendarbeit tätig war. Von daher auch schon, sag ich mal, relativ früh. Was heißt katholische Jugendarbeit? Weil ich habe das auch gemacht. Was heißt das bei dir konkret? Also das war halt angefangen von Ministrantengruppen leiten, über dann Freizeiten. Ja, Freizeiten, dann aber später dann also auf Dekanatsebene dann Angebote zu realisieren, bis dann noch später Ministrantengruppenleiter auszubilden. Mhm, okay. Also bis zu der Ebene rauf und da halt auch da dann dekanatsweit Veranstaltungen so zu machen. Für mich selber habe ich trotz alledem immer eigentlich bis zu einem gewissen Grad zwischen meinem persönlichen Glauben und der Institution Kirche bis zu einem gewissen Grad unterscheiden können oder auch wollen. Ich finde durchaus, sag jetzt mal, die sehr breit angelegte Angebotsstruktur, die vorhanden ist, also von, sagen wir mal, der Jugendarbeit, Seniorenbetreuung, karitative Geschichten und so weiter und so fort. Das finde ich eigentlich zumindest mal sehr gut, dass es das gibt. Mhm. Wobei ich da für mich persönlich müsste das nicht unbedingt, sag jetzt mal, kirchlicher Träger sein. Das kann auch, was ich, der Paritätische Wohlfahrtsverband sein die Kriegsgräberfürsorge oder wer auch immer halt dann so Sachen macht. Mit vielen Dingen der Institution Kirche komme ich jetzt persönlich, denke ich, da habe ich vielleicht eine nicht rückgewandte oder nicht konservativ genug Einstellung dafür, als dass ich da viele so, sag ich mal, fundamentalistisch geprägte Geschichten wirklich gut finden könnte. Ja. Für mich persönlich würde ich immer sagen, dass Religion Privatsache ist und bleibt und egal von welcher Religion diese missionierende Tätigkeit finde ich einen totalen Quatsch. Also das ist, also wenn ich sage jetzt, wenn ich vielleicht noch irgendwie Werbung für quasi meinen Glauben oder meine Religion mache, dann sage ich, okay, kann man vielleicht noch, aber dieses, sage jetzt mal, Zwangsreligiösieren oder wie immer man das nennen will, also wie das teilweise in halt dann viele Jahrhunderte lang in Afrika stattgefunden hat oder wie ich auch bei, sag jetzt mal, bei anderen de facto Staatsreligionen einfach das Gefühl habe, dass es ist, damit kann ich persönlich überhaupt nichts anfangen, weil ich, wie gesagt, also ich, für mich ist das Privatsache und für mich selber, sag jetzt mal, da wo der Jens jetzt sagt, dass dieses Glaubensding ist für ihn überhaupt nicht irgendwie vorhanden, das ist für mich ein, also für mich ist es de facto vorhanden, aber das ist ein ganz schwer greifbares, sehr vage gehaltenes Gefühl, was da irgendwie ist. Also das ist eher so ein, ich glaube jetzt nicht irgendwie, da sitzt einer auf der Wolke oder sowas. Ja. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie eine Sphäre ist, die um uns rumschwirrt, sondern das ist eher so vielleicht läuft das eher in der Freudschen Ebene des Über-Ichs so ein bisschen, dass ich halt mit mir selbst in einer besseren Version irgendwie Zwiesprache halte oder wie immer du das nennst. Das hört sich jetzt ein bisschen abgedreht an. Ja, ja. Ganz so schlimm ist es nicht. Also ich bin da nicht irgendwie, ich höre keine Stimmen oder sowas. Aber ich rede mit meinem Über-Ich abends. Im Dialog mit meinem Über-Ich. Ja. Aber sich, also einfach die Möglichkeit, gewisse Situationen und Momente und Stimmungen etc. nochmal mit sich selbst Revue passieren zu lassen und dadurch eine, sag jetzt mal, vielleicht auch künstlich generierte andere Version der eigenen Person oder was zu haben, das ist, denke ich mal, durchaus hilfreich, um Sachen besser reflektieren zu können. Ja, aber das ist ja, also du sagst Reflexion, aber also im Sinne von, du glaubst nicht an irgendwie, wenn wir jetzt sagen, irgendwie an Gott im Sinne von, der sitzt oben auf der Wolke, aber glaubst du irgendwie, dass es da irgendwie eine lenkende Kraft gibt oder sonst irgendwas? Also wär das, würdest du sagen, sowas gibt's? Also meinst du so im Stil von das Schicksal oder ja, ich weiß nicht, oder die Vorherbestimmung, also, oder die Frage, die ich mir immer stelle, also ich bin ähnlich geprägt wie du, also ich bin auch als Kind relativ regelmäßig in die Kirche gegangen, war auch Ministrant, habe auch, bis ich dann in die Kirche gekotzt habe und dann mal an einem Weihnachten mal ohnmächtig geworden bin vom Weihrauch, dann haben wir das eingestellt. Ja. Habe ich irgendwann gesagt, so mit... Holt den keiner raus. Ja, das hat nichts gebracht. War eine der größten Blamagen meines jungen Lebens. Ja. Der theologische Maschinenstürmer da drüben. Und war dann aber auch viele Jahre immer auf Freizeiten, Jugendfreizeiten, die von der Kirche irgendwie der Träger war, aber letztlich veranstaltet wurden das ja auch dann von, du und ich, ja, und war dann auch später teilweise Gruppenleiter und solche Sachen und war dann auch viele Jahre in so einem Jugendclub noch, der auch einen kirchlichen Träger hatte. Und deshalb sage ich halt, ich fühle mich irgendwie immer noch der Kirche irgendwie verbunden, weil ich viel von der Kirche oder der Gemeinde, das muss man aus meiner Sicht nämlich immer noch mal differenzieren, profitiert habe, als ich ein junger Mensch war. Bin aber jetzt seit Jahren eigentlich keiner, der mehr in die Kirche geht. Auch nicht an Weihnachten. Weil ich sage, wenn ich das ganze Jahr nicht gehe, dann gehe ich auch an Weihnachten nicht. Warum soll ich dann gehen? Und habe auch mit diesem ganzen glaube ich an irgendwas. Ich habe die Frage irgendwie, kann ich für mich überhaupt nicht beantworten? Und ich hatte mich jetzt letztens eben mit meiner Freundin darüber unterhalten und die hat einen ähnlichen Hintergrund, so wie du und ich auch, war auch Ministrantin, bla bla bla, auf dem Dorf und hast du nicht gesehen. Und wir haben so uns die Frage gestellt, ja, wollen wir nicht mal wieder in die Kirche gehen? So, ich weiß gar nicht, wie diese Diskussion oder wie wir da drauf kamen. Und haben jetzt eigentlich beide gesagt, ja, machen wir mal wieder. Haben es jetzt noch nicht gemacht, aber wollen es dann mal bei uns auch in der Gemeinde jetzt hier in München, zu der wir zugegangen sind. Und das hat bei mir irgendwie so diese Frage ausgelöst, ja, warum ist denn das eigentlich noch ein Thema? Warum wollen wir? Wie kam überhaupt dieser Wunsch vielleicht auf, dann nochmal in die Kirche zu gehen? Und ist mir das wichtig? Ist es mir nicht wichtig? Und ich kann es einfach noch nicht so 100% beantworten. Deshalb fand ich das mal spannend, da mal eure Meinung zuzuhören. Aber wenn du sagst, Kirche und so weiter, Institution schwierig oder differenzierst du, aber geht ihr noch regelmäßig in die Kirche? Ja, ich differenziere auch innerhalb der Gesamtinstitution Kirche schon nochmal aus. Also zwischen, sag jetzt mal, irgendwelchen päpstlichen Glaubenskongregationen am oberen Ende, wo dann graue alte Herren vollkommen an der Welt vorbei diskutieren und am anderen Ende unten, sag jetzt mal, die kirchlichen Träger wie, sag ich mal, Pfarreien, Kindergärten, Hospize etc., die halt direkt an der Bevölkerung eigentlich dort sind. Mhm. Die ja dadurch auch geprägt sind. Die da auch geprägt sind, die aber da auch, sag ich jetzt mal, immer in irgendeiner Art und Weise in diesem Zwiespalt zwischen dem notwendigen Bedarf und der von oben aufoktroyierten Vorgabe irgendwie oszillieren. Also das halte ich unter Umständen dann schon für schwierig. Und wie gesagt, in diesem unteren Bereich finde ich es an für sich sehr gut, dass es da diese Struktur einfach auch gibt. Die Frage ist halt, die Frage, die ich mir da immer stelle, diese Gemeinde, das ist ja das, was das auszeichnet. Also deshalb, du bist entweder in einer guten Gemeinde und klar, wenn du eher in ländlich geprägten Strukturen aufwächst, dann ist halt so eine Kirchengemeinde, hat wahrscheinlich einen stärkeren Einfluss auf deinen Alltag, weil du dann halt viele Dinge, die, sag ich mal, die du in Anspruch nimmst, halt dann durch kirchliche Träger praktisch ermöglicht werden, wo du vielleicht in der Großstadt hast du vielleicht dann auch mehr noch, wo die Stadt halt Freizeiten veranstaltet und so weiter, jetzt wenn wir vom Thema Jugendfreizeit sprechen. Die Frage, die ich mal stelle, wenn diese Gemeinde jetzt nicht eine Gemeinde wäre im Sinne von, wir sind eine kirchliche Gemeinde, sondern wir sind einfach nur eine Gemeinde, warum auch immer, ja, also, verstehst du, was ich meine? Also, weil hat dieser Aspekt Glaube, Kirche da überhaupt irgendeinen Einfluss? Oder geht es eigentlich nur, also, ich fühle diese, die Verpflichtung nicht aus, also, ich trete nicht aus der Kirche aus, ist für mich klar, bin ich nie, würde ich auch nicht machen. Aber die Frage, warum? Weil eigentlich, das, was ich da gut fand, war eigentlich die Gemeinde, nicht die Kirche. Ja? Und also das ist so ein Zwiespalt, den ich so habe. Ja. Ich denke, diese Kombination aus dem, was du jetzt als die Gemeinde bezeichnest und der Kirche, die da dahinter steckt, diese Kombination aus beiden ergibt ein unglaublich niedrigschwelliges Angebot, dahin zu gehen. Wenn ich in einen Sportverein gehe, muss ich mich in diesem Sportverein anmelden, sollte vielleicht irgendwie, was weiß ich, halbwegs talentiert Fußball spielen können oder sonst was. Wenn ich jetzt, sage ich mal, das Angebot des Kirchenganges wahrnehme, muss ich dafür de facto gar nichts können. Ich muss mich nirgendwo anmelden. Ich muss nichts können dafür. Ich muss nichts zahlen dafür. Ich gehe dahin, ich setze mich da rein und bin trotzdem, und da kommen wir zu diesem Punkt, in diesem Ding drin, was du als die Gemeinde siehst. Hab aber nicht das Problem, dass ich jetzt gegenüber der Gemeinde in irgendeiner Art und Weise begründen müsste, warum ich jetzt bei euch bin, weil ja qua Definition für jeden, der ist ja eigentlich nur wegen seinem Glauben da, du musst ja diesen Glauben gar nicht haben, aber diese Kombination ergibt halt, sag ich mal, dieses niedrigschwellige Angebot. Der Jens ist schon total raus aus der Nummer. Nein, ich bin da überhaupt nicht raus. Nee, ich find's interessiert das, zu, ja. Ich finde es total interessant, dass ich finde dich interessant, Kai. Ja. Weil das du, sowieso, oder? Weil du. Ja, natürlich. Mann von Welt. Wer nicht, ja. Also, auch sexuell, ja. Nee, also, weil ich. Das weiß die Caro. Ja, ich habe bloß geschaut, ob es jetzt da hinten irgendwo ist. Nee, weil ich finde es halt so interessant, dass du das so gar nicht. Also, du sagst eigentlich selber, naja, also das mit dem Glauben ist jetzt bei dir nicht so weit her, aber. Ja. Die Gemeinde halt, ja, und dann aber fand ich damals als Jugendlicher, ja. Ja, genau, und aber gleichzeitig stellst du dann aber auch so ganz klar irgendwie so Sachen in den Raum wie, ich würde niemals aus der Kirche austreten und so. Ja, weil ich... Da würde ich Begründungen erwarten. Ja, ich fühle irgendwie eine Verpflichtung, da irgendwie was zurückzugeben und sei es nur monetär von dem, was ich als Jugendlicher profitiert habe. So, und dann war das auch bei mir jahrelang, bin ich einfach, wäre ich nie ausgetreten, weil meine Oma noch gelebt hätte. Die hätte mich gelünscht, wenn ich das gemacht hätte. Mhm. Die lebt jetzt leider nicht mehr. Aber irgendwie auch dieses Thema gegebenenfalls nochmal kirchlich heiraten, ist auch was. Mhm. Da kommst du nämlich raus. Ja, das ist auch nochmal ein Thema. Ja. Jetzt pass auf, ich kann das schon verstehen, ja. Aber ich meine, wenn du dann kirchlich verheiratet bist und deine Oma ist ja leider nicht mehr da. Was gibt es denn da noch für Gründe? Also außer sozusagen diese, ist das so ein bisschen so Ablasshandel? Ja, schon so ein bisschen, ja, ist es. Also irgendwie so, gehört halt dazu, bei meiner Familie sind wir alle in der Kirche, das ist jetzt auch Katar, das ist genau das Gleiche, da sind auch alle in der Kirche. Da ist Hast du mal ausgerechnet, was du denen jeden Monat überweist? Ich zahle den Maximalbetrag, ich weiß nicht, was ist denn das Maximal an Kirchensteuer, was du bezahlst? Das ist nicht maximal. Doch, der ist irgendwo das oben. Nein. Das ist 8,x% deiner Einkommensteuer. Der ist nicht gedeckelt. Ist der echt nicht gedeckelt? Nein. Ja, dann zahle ich sehr viel Geld. Ich dachte, der wäre gedeckelt. Nein. Also ich denke mal, weiß nicht, was wenn das sein? Also deutlich über 2000 Euro im Jahr, schätze ich mal. Deutlich. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber es ist Ich habe es auch noch nicht. Also, das darf jetzt meine streng katholische, durchaus dem Sparen zugeneigte Frau gar nicht hören, glaube ich. Nee, also bei mir ist es tatsächlich auch so. Sobald unsere jüngere Tochter einen Kindergartenplatz hat, bin ich raus aus dem Verein. Ernsthaft? Ja. Ja, aber das. Weil ich nämlich. Das finde ich aber ganz schön opportunistisch. Ja, natürlich ist es opportunistisch, aber es ist ja letztlich genauso opportunistisch wie du auch, ja. Du halt sagst, ja, ich will schon mal vielleicht irgendwann kirchlich heiraten. Ja, aber dann trete ich halt nicht danach aus. Ich würde das Ja, aber es ist doch dann nur konsequent, oder? Wenn ich sage, ja, eigentlich. So, ja. Ja. Nee, also für mich gehört es irgendwie dazu und ich will nur sagen, ja, also ich kann diesen Opportunismus irgendwie schon verstehen, ja. Und ich treibe den halt so auf die Spitze, dass ich sage, okay, ich weiß nicht genau, wie das bei der Vergabe von Kindergartenplätzen tatsächlich abläuft, ja. Vielleicht ist es ja doch vorteilhaft, irgendwie, wenn ich mein Kind irgendwie in diesen Kindergarten bringen will. Dass die Aber Eltern, war das schon der Hintergedanke? War das schon der Hintergedanke, als ihr die Kinder habt taufen lassen? Nee, die Kinder haben wir deswegen taufen lassen, weil sonst, glaube ich, meine Schwiegermutter in Karree gesprungen wäre. Also wir haben uns das auch überlegt, ja. Mhm. Aber eigentlich war dann relativ schnell klar, dass wir aus familiären Gründen unsere Kinder haben. Also ähnliche Situationen wie ich mit meiner Oma, so ungefähr. Genau, richtig, genau. Nee, und für mich ist tatsächlich so, also ich habe ja auch positive Historie, was Kirchengemeinde angeht. Ja. Ich habe jetzt aber auch eine negative Erfahrung, was Kirchengemeinde angeht. Also da sind einfach Leute am Werk, wo ich sage, da stimmt es einfach nicht, ja. Und die möchte ich jetzt einfach nicht weiter unterstützen. Ja. Es ist halt immer die Frage, ob du von innen oder von außen mehr an der Veränderung bewirken kannst. Das interessiert mich aber gar nicht mehr. Ich meine, die katholische Kirche in Deutschland wird sowieso sich so wandeln müssen. Ja, ich meine, guck's dir an. Ich würde mal behaupten, 80% der Leute, die noch aktiv am Gemeindeleben teilnehmen, werden in 30 Jahren nicht mehr teilnehmen. Weil zu alt oder. Sind denn eure Eltern noch aktive Kirchenmitglieder? Nein. Doch, mein Papa war im Pfarrgemeinderat. Okay. Aber mehr aus so einem Gemeinschaftsding natürlich. Aber deine. Auch, nicht, weil er gläubig ist. Aber die Schwiegereltern schon. Oder? Auch nicht mehr? Ja, aber auch die machen das mehr aus so einem Gemeinde- und karitativen Hintergrund ja, und nicht aus. Das machen ja die allermeisten. Also die, ja, aber es braucht's das halt nicht. In, ja. Du kannst auch einfach zur Nachbarschaftshilfe gehen. Nein, eben nicht. Das ist genau das, was ich vorher mit diesem mit diesem niedrigschwelligen Einstieg gemacht. Ja, wenn du die Angebote annehmen willst, bin ich bei dir. Aber wenn du sozusagen selber zum Anbieter werden willst, was konkret jetzt meine Schwiegermutter und mein Schwiegervater sind. Das schon, aber trotzdem ist die Hemmschwelle eine ganz andere. Weil du nämlich auf der einen Seite, du gehst in die Kirche und dann gehst du regelmäßig in die Kirche, dann triffst du immer wieder die gleichen Leute, dann stehst du vor der Kirche irgendwann beieinander, unterhältst dich, dann lernst du diesen, lernst du jeden und bist einfach schleichend in diesem Ding drin. Wenn ich jetzt zur Nachbarschaftshilfe gehe und sage, Leute, ich will hier was zerreißen, dann muss ich da hingehen und sagen, ich bin ich und ich bin hier. Ja. Und das ist eine ganz genau, andere Genau, das ist ein ganz anderes Commitment. Ja, absolut richtig. Nee, aber nochmal, ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich über die Institution Kirche reden wollen, im Sinne von Gemeindearbeit, ja. Mhm. Großcousine von der Caro ist Pastoralreferentin in Bamberg. Mhm. Und die macht halt auch viel so Jugendarbeit und so. Und die sagt halt, naja, also es ist eigentlich absehbar, dass in, naja, eigentlich 10 bis 20 Jahren sich die katholische Kirche in Deutschland so weit konsolidiert hat oder haben muss, dass im Grunde genommen dieser Apparat nicht mehr aufrecht zu erhalten ist. Ja. Also keine Leute mehr gibt, die sich engagieren. Es gibt einfach keine Priester mehr, keine Hauptamtlichen mehr, die sich engagieren wollen, die sich auch engagieren können. Zweitens, es gibt diesen Ort der Kirche in jeder Gemeinde als Anlaufpunkt nicht mehr. Mhm. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das bei euch da auf dem Dorf in der Nähe von Limburg ist. Ja. Bei meinen Eltern ist es zum Beispiel so, da sind, ich glaube, ein Dutzend Kirchen mittlerweile zu so einem Dekanatsverband oder passt, ich weiß nicht genau, wie das heißt, also zu irgendeinem so Verbund zusammengelegt worden, genau. Und da hast du dann für 12 Dörfer hast du ein oder zwei Pfarrer, irgendwie hauptamtlicher. Ja. So, das heißt, die haben irgendwie, ich glaube, einmal in der Woche einen Gottesdienst, irgendwie mittwochs in der Früh von 9 bis 10. Mhm. Oder nur noch alle 2 Wochen und einmal, ich glaube, einmal im Monat noch so einen sonntaglichen. Ja, da teilen die sich dann irgendwie auch. Ja, genau. So. Und da existiert halt dann diese Kirche nicht mehr so als der Ort, ja, als der örtliche Anlaufpunkt. Du wirst es halt wahrscheinlich nicht mehr als das Breitenangebot in dem Maße haben, wie du es jetzt hast. Deswegen wirst du, sag jetzt mal, konsolidieren war da vorher wahrscheinlich das richtige Wort. Du hast es auf einen sehr basischen, aber dann bedeutend fundamentalistischeren Kern darunter reduziert. Ja, und dann glaube ich halt, dass einfach dieser Gemeindeaspekt letztlich irgendwann auch wegbrechen wird. Ja. Das sehe ich einfach nicht mehr. Und ich will jetzt hier nicht zur Kirchenkritik ansetzen. Ich glaube, das ist irgendwie allen klar und offensichtlich. Aber also, wenn da halt nichts passiert, dann sterben die halt ab in den westlichen Gesellschaft meinst. Ja, aber das ist ja Teil des Problems und Teil der Lösung. Weil die christlichen Kirchen ja genau vor diesem Problem stehen, dass die in manchen Ecken der Welt, Südamerika, Afrika, mittlerweile auch Asien, einfach große Zuwächse haben, wohingegen in westlich geprägt oder zumindest, also in den USA, die anglikalen Kirchen, also die haben, glaube ich, auch noch Zulauf, weil das da noch anders irgendwie in der Verbindung oder was ist, aber gerade in den europäischen Kirchen, da brechen ihnen halt die Leute weg und die haben eigentlich mehr oder weniger keine andere Chance, als zu sagen, scheiß drauf. Weil der Punkt an der Sache ist, wenn sie sich weltlich öffnen, um die Europäer mitzunehmen, dann verbremsen sie sich in Südamerika, in Afrika, in Asien, einfach die Leute, die ihnen zuströmen. Und ich weiß nicht, ob die sich die verbrämen, das weiß ich nicht, ja. Also, warum meinst du, dass es dann zu liberal ist und dass es der dann weniger Zulauf haben, oder? Wenn ich jetzt hergehen würde und du untergräbst halt eine gewisse Autorität, deiner selbst, also wenn du jetzt irgendwie hier gehst und sagst, ich schaffe den Zölibat ab oder ich erlaube, sag ich mal, ich erlaube Geschiedenen wieder zu heiraten etc. etc. Da weichst du deine eigenen Strukturen auf und du bietest einfach keine klare Kante, keine klare Struktur irgendwie, wegen derer eigentlich die Leute in den Gebieten halt wahrscheinlich auch kommen. Meinst du das? Also das glaube ich nicht. Ich glaube halt nicht, dass irgendwie in Südamerika oder jetzt in Afrika die Leute, die in die Kirche oder in die Kirche eintreten oder gläubig sind oder sowas, weil der der Pfarrer unter in einem Zölibat lebt oder weil die so krasse Thesen aufgeben zu Verhütung und so weiter. Ich glaube eigentlich doch, warum haben die da noch einen höheren Zulauf? Weil es den Leuten da schlechter geht und mal jetzt vereinfacht gesagt, die halt in dem Glauben halt irgendwie sowas sehen, dass es ihnen Sinn stiftet, weil sie sagen, hier in meinem jetzigen Leben, da krebs ich hier so vor mich hin, aber vielleicht im Jenseits. Ja, das ist schon klar. Aber genau dieses Jenseits, das kannst du nicht herzeigen. Und dieses Jenseits, das du den Leuten versprichst, fußt fundamental darauf, dass du selber mit der Aussage, die du triffst, unangreifbar bist. Wenn du jetzt aber anfängst, dein eigenes Bild zu verwässern und sagst, naja, vielleicht gibt es in diesem und jenem Bereich auch andere Möglichkeiten, die ich habe und so weiter und so fort, dann fängst du grundsätzlich auch an diesem Fundament des Jenseits, das du zu verkaufen versuchst, zu graben. Und da gräbst du dir selber das Wasser ab. Ja, kommt drauf an, was. Also ich glaube jetzt zum Beispiel, ganz ehrlich, Zölibat, ich weiß gar nicht mehr, was der Ursprung des Zölibats ist. Was ist der Mehrwert davon? Also ganz ohne Scheiß. Ursprünglich ist das meines Erachtens deswegen entstanden, dass die gerade im Mittelalter. Dass sie das nicht vererben können. Genau, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, dass die ihre Habseligkeit nicht vererben können. Ja. Genau. So, aber also was für eine Relevanz hat das Zölibat heutzutage? Vollkommen irrelevant. Weil du natürlich auch heute das wahrscheinlich bestimmt in irgendeiner Art, was ja rechtlich regeln könntest, dass wenn du innerhalb dieser Struktur, wenn du da Kinder hast, dass du einfach trotzdem, dass ein Erbe ausgeschlossen ist oder gedeckelt ist oder wie auch immer. Weil zu was führt das? Also ich erinnere mich jetzt nur dran, Jens, die Taufe hier von deiner zweiten Tochter, die hat ja dann auch kein Pfarrer durchgeführt, sondern wie nennt sich das? Ein, weißt schon? Diakon. Diakon, so. Weil am Ende des Tages wird das Zölibat ja implizit so ein bisschen aufgelöst, weil viele der Tätigkeiten, die vielleicht früher der Pfarrer ausgeübt hat, jetzt eben durch Leute ausgeübt werden, die nicht diesen Titel Pfarrer tragen. Ja, aber ich glaube, der Diakon kann manche, aber nicht alle Sakramente. Nee, kann er nicht. Das ist definitiv, das ist ein Fakt. Das ist so. Aber was ich damit sagen will, ist, dadurch, dass die keinen Zulauf mehr haben und da keiner mehr in den Verein eintritt und sagt, ich werde jetzt hier Pfarrer, müssen sie sich ja irgendwie eine andere Lösung einfallen lassen und dann werden sie dann dazu. Aber das ist ja genau das, was ich meine mit, weil du jetzt sagst, ja, das ist so. Du könntest ja auch hergehen und sagen, das ist eben nicht so. Du könntest auch hergehen und sagen, okay, wir weichen das jetzt alles ein bisschen Larifari auf und Diakone können auch alles machen. Ja. Und ich und ja, aber das ist, du hast halt eine gewachsene Struktur, auf der dein System meines Erachtens basiert. Und deswegen, das kannst du halt nicht so ohne weiteres einreißen, ohne dass du halt viele deiner Mitglieder irgendwo verlierst oder halt, weil am Ende des Tages, du musst es mal so sehen, was ist denn dein Alleinstellungsmerkmal? Und da, du hast kein Alleinstellungsmerkmal im eigentlichen Sinne, ob die Leute als jetzt Gemeinde nicht. Ja, genau, ob die Leute jetzt zur einen oder zur anderen Religion gehen, wenn du gläubig per se bist, ohne irgendeinen zusätzlichen Hintergrund oder Benefit oder sowas, dann landest du heute bei dem einen Glauben und morgen bei dem anderen Glauben. Also das glaube ich nicht, dass das für dich als, ich sage jetzt mal, wenn ich irgendwo in Zentralafrika wohne und mir stellen sich jetzt halt 5 Religionen vor ich hatte bisher so eine Naturreligion und sage, ja, ich will jetzt wechseln, dann ja, klar. Was? Im Endeffekt bieten dir alle fast ähnliche Konditionen. Zumindest unter den reinen Glaubensaspekten. Ja. Naja, ich finde schon, man hat da andere Heilsversprechen. Ja. 72 einfach, Jungfrauen. Ich wollte gerade sagen, wir sprechen Jungfrauen und so. Nein, aber ich meine, so eine Jesus Christus Leidens- und Lebensgeschichte ist doch schon ein bisschen was anderes als. Ja, was ich meine ist, wenn dir die Leute einfach bloß sagen, bei uns kannst du an etwas glauben und alles andere haben wir schon der Reihe nach über Bord geworfen, weil ach so, okay. Hier sich da anpassen und da vielleicht und so, okay. Dann wirst du eben genau das nicht mehr haben. Ja. Mei, das ist irgendwie ein blödes Thema, ja. Weil ich meine, im Grunde genommen, wenn du über Religion redest und dann über, also du kannst ja nicht über Glauben debattieren, ja. So, was will ich jetzt sagen, ja. an sowas Transzendentales. Nein, ich wollte doch nicht an sowas Transzendentales glauben, das kann ich irgendwie nicht, keine Ahnung. Mir ging es auch weniger, mir ging es auch wirklich weniger um die Glaubensfrage, mir mehr so um darum, das Ausleben. Also, geht, Gemeinde ist für euch dieses Thema. Jens schmeißt schon seinen Ehering weg. Ich schon meinen Ehering. Der ist übrigens nicht kirchlich. Ja, so, rein säkularer Ehering. Mir war es einfach nur mal, mich hat einfach mal interessiert, seid ihr noch irgendwie Kirchengänger? Macht ihr da noch was? Seid ihr noch irgendwie in der Gemeinde aktiv? Bei dir weiß ich es mehr oder weniger, Jens, beim was wusste ich jetzt nicht so genau. Und das wollte ich einfach mal diskutieren, weil das irgendwie sowas ist, was jetzt auch gerade ja in der Weihnachtszeit halt wieder aufkommt und wo man sich fragt, ja, gehe ich mit meinen Kindern in die Kirche? Gehe ich nicht in die Kirche? Gehe ich alleine in die Kirche? Aber das sind nochmal, da möchte ich an zwei Punkte durchsetzen. Also weil gerade, weil du sagst, gehe ich mit meinen Kindern in die Kirche, das denke ich ist schon nochmal ein anderer Teil der Geschichte, weil du als Kind gewisse Sachen auch noch zum einen auf eine andere Art und Weise wahrnimmst, aber du auch noch, sag ich mal, gewisse Sachen für dich selber bekommst, die du als Erwachsener so im eigentlichen Sinne nicht mehr bekommst. Wenn dir jetzt heute irgendjemand sagt, da ist jemand, der liebt dich. Mhm. Sagst du, ja, mein Gott, entweder der ist da oder der ist da nicht. Das muss ich mir noch überlegen, ob der da ist. Und als Kind nimmst du das aber eher so als eine Gegebenheit, ohne die jetzt vielleicht im eigentlichen Sinn zu hinterfragen. Du sagst, da ist jemand, Gott liebt dich. Genau, zum Beispiel. Oder der nimmt dich so an, wie du bist. Du kannst sein, egal wie du bist, und er nimmt dich so an, wie du bist. Und das ist für Kinder, das ist, denke ich, nicht im eigentlichen Sinne etwas, was du jetzt komplett hinterfragst, sondern das ist in erster Linie erstmal was du annimmst und was dir vielleicht einen gewissen Grad an Selbstvertrauen auf irgendwo. Aber jetzt, ich weiß ja, entweder habe ich es überhört, oder aber gehst du mit deinen Kindern oder geht ihr in den Kindergottesdienst, ja. Regelmäßig oder also? Also der Kindergottesdienst ist einmal im Monat oder? Nee, nicht so häufig. Ich glaube einmal im Vierteljahr. Also da gehen wir auf jeden Fall immerhin. Ansonsten halt weiß nicht, Ostern und Weihnachten, wir selber und die Kinder gehen aber mit meinen Schwiegereltern oder mit meiner Mama, wenn die halt an einem Sonntag dort sind, gehen sie halt mit denen auch in die Kirche. Mhm. Und ich könnte jetzt nicht sagen, dass die da irgendeinen Schaden davon tragen. Also ganz im Gegenteil. Aber ihr geht hier in München in eure Gemeinde in die Kirche. Ja, aber unter dem, was du vorher gesagt hast, auch natürlich auch gemeindetechnische Aspekte, der Kindergarten ist damit angegeben. Ja. Das heißt, du triffst die Leute, die du im Kindergottesdienst triffst, die triffst du auch im Kindergarten. Und das ist natürlich alles dann so quer verknüpft, dass irgendwie die vom Elternbeirat sind, vielleicht im Pfarrgemeinderat und hin und her. Okay. Das andere, was ich aber in diesem Zusammenhang mit diesem ganzen Glaubensdingens, ich kenne zum Beispiel Leute, die sind überzeugte, also wirklich, wirklich überzeugte Humanisten. Und die verteufeln dieses Konstrukt Glauben an sich massiv und betreiben aber meines Erachtens exaktamente genau das Gleiche in ihrem humanistischen Bereich, nämlich vollkommenes humanistisches Missionieren. Und das ist, meines Erachtens ist das um keinen Deut in irgendeiner Art und Weise besser. Der Jens hat das tief Luft geholt. Ah, super, das finde ich toll, dass du diesen Aspekt ansprichst. Also ich finde, wenn du, klar, wenn du Glauben auf diese Missionarstätigkeit runterbrichst, dann würde ich dir zu einem großen Teil recht geben. Ich habe nicht von euch gesprochen, falls du dich jetzt da persönlich... Nein, gar nicht, ja, ich nein, überhaupt nicht. Also auf dieses Missionieren ist mir auch schon aufgefallen, dass Leute, die sich als Humanisten bezeichnen, doch sehr explizit... oder sag ich mal, sehr unnachgiebig sind in ihrer Weltsicht und in Abweichungen davon, ja? Das ist so ein bisschen wie Veganer. Ja. Ja? Glaubensveganer. Aber ich meine, alles andere ist ja sozusagen, also ich habe einen Kollegen zum Beispiel, der bezeichnet sich selber als Humanisten und der verteufelt Religion auch aus diesem Grund, also aus diesem Kantschen Grund, ja, also sozusagen dieser Aufruf, bediene dich deiner Vernunft, um die Welt zu erkennen, ja, sagt er halt, okay, Leute, die offensichtlich an so transzendentale Sachen irgendwie glauben, die machen kann er das nicht halt für voll nehmen. Ja, genau, die kann er nicht für voll nehmen. Beziehungsweise der geht sogar so weit, dass er denen das Menschsein abspricht, ja. Also er sagt, er unterscheidet halt zwischen Mensch und Tier, und Mensch, Menschsein heißt halt vernünftig zu sein, ja, also Vernunft auszuüben, sich seiner eigenen Vernunft zu bedienen. Und er sagt halt, ja, also gerade bei Leuten, die halt so gläubig sind, da kann er das kann er halt nicht ernst nehmen, ja. Mhm. Und wenn er sozusagen in seinen schwachen Momenten spricht er diesen Leuten dann das Menschsein ab. Und klar, also das ist natürlich schon sehr, sehr hart, ja. Und da ist der Humor, oder da ist er jetzt sozusagen seine Ausprägung, glaube ich, schon extrem hart. Aber mir ist das schon auch aufgefallen, auch bei wenigen, also bei anderen Leuten, die sich als Humanisten bezeichnen, und ich neige dazu, das auch für mich zu behaupten, ja, da gibt es gewisse missionarische Ansätze, ja. Klar. Aber ich meine, Glauben heißt ja nicht nur missionieren, sondern nein, Glauben ist ja für, letztlich. Ja, aber. Für mich ist Glauben immer so eine Sache von Ableitung von normativen, Ableitung von Normen und Werten über eine transzendentale, über ein transzendentales Medium. Das heißt eigentlich für mich Glauben, ja. Und ja, mei, wie ich gerade gesagt habe, ja, das ist irgendwie so schwer darüber zu reden. Weil ich meine, wenn du es den Leuten halt absprichst, dass sie das nicht machen dürfen, ja, das kannst du denen absprechen, aber ins Gespräch kommst du dann halt nicht. So. Also was ich halt da auch schon mal interessant finde, wäre, wenn du mal so verschiedene Religionsvertreter und Humanisten und Atheisten mal so einen Raum zusammensetzt und dann die mal alle gemeinsam über die Urknalltheorie sprechen lässt. Und weil das ja die Das ist aber für einen Physiker überhaupt kein Problem. Nee, aber kannst ja auch nicht. Es gibt ja nichts, was du jetzt de facto wirklich erklären kannst. Was war denn? Hat es den Urknall gegeben? Hat es ihn nicht gegeben? Ja, aber der Humanist oder der Naturwissenschaftler wird halt dann die religiösen Vertreter wird halt dann aussagen und sagen, ja, bloß weil ihr sozusagen eine. Ja, aber er hat auch keine Begründung. Vor allem, ja, vor gut, allem aber was, der, was vor der dem sagt Urknall halt einfach, war. Der sagt halt einfach, es gibt halt für Sachen. Es gibt halt nicht für alle Sachen eine Begründung. Es gibt auch keinen Grund dafür, dass jetzt ein radioaktiv, also sozusagen ein Teilchen durch radioaktiven Zerfall zerfällt. Ja, aber damit findet halt statt. Gut, okay, soweit so klar. Aber der sagt halt, man muss halt nicht für alles irgendwie. Ja, aber das ist doch so ein Ding, damit kommen genau, da unglaublich viele Leute einfach nicht klar damit. Richtig, genau. Genau. Ja, genau, da kommen viele Leute nicht klar damit. So, und die brauchen offensichtlich. Jetzt reden wir doch wieder über Glauben, ja, die brauchen das Opium offensichtlich dieses Opium, ja. Ja, das ist ja hier in Europa ist es ja noch das eine, aber in den USA, wenn du teilweise dir überlegst, was da für Diskussionen wirklich abgehen, ja, dass dann Leute wirklich sagen, ja, die Erde wurde in 7 Tagen geschaffen und so weiter, wenn du da mal mit diesen Kreationisten, die dann auch Schulbücher dahingehend umschreiben lassen wollen und so weiter und so fort. Ich bin ja schon so weit, dass ich einfach nur über die lachen kann, also. Ja, ich finde das beängstigend, aber gut. Ja, wir müssen das Thema ja auch nicht in die Länge ziehen. Merkst du was? Immer wenn der Kai das sagt, dann hat er Durst. Ja, ja, ich glaube, ich habe das mitgenommen, was ich von euch hören wollte. Ja. So, aber da wir jetzt ja gerade ein christliches ein christliches Das war ja genial. Ich dachte mitgenommen, was ich von euch hören wollte. Ein christliches Fest hinter uns haben, habe ich uns natürlich ein Festbier mitgebracht. Der Jens hat auch schon den Mönch von sich weggedreht. Habe ich ein Fest in August, oder wie? Festbier mitgebracht. Hoppala. Das schäumt ein wenig, das Festbier. Und zwar kommt das. Ist ja nicht fest, ist doch flüssig. Ja, gib mir mal bitte ein Glas. Auch wieder, ich glaube, das haben wir im letzten Podcast getrunken von Hopperbräu aus Hamburg. Aus Hamburg Hoppe. Und das Bier heißt Hoppegarten. Anstich. Und ist ein Festbier. Gucken wir mal. Rock zu Haxen und Weißwürsten. Naja, haben wir jetzt beide leider nichts. Beides leider nicht. Jens, du darfst ja auch noch mal ein bisschen was einschenken. Während der Jens einschenkt, muss ich eine kurze Zwischengeschichte erzählen. Heute habe ich echt einen mit Eiern aus Stahl getroffen. mein lieber Schieber, heute Morgen beim Metzger 9 Leute hinter ihm in der Schlange und er lässt sich 2 Kilo Schweinefleisch in Würfel schneiden und hat dann anschließend kein Geld dabei, um zu bezahlen. Da muss ich sagen, Balls of Steel, mein Lieber. Ja, und hat es dann aber erst gemerkt, dass er kein Geld dabei hatte. Der hat Glück gehabt, dass die Metzgerin die Einzige war, die das Messer in der Hand gehabt hat. Da waren echt einige Leute hinter ihm, die haben schon so einen Hals gehabt. Okay. Mein lieber Schieber. So, probieren wir mal. Oder riechen erstmal? Sowohl. Riecht noch nicht groß was. Prost. Auch kleine Anekdote von mir. Boah. Naja. Das ist aber sehr malzig. Ist sauer. Ja, aber sauer. Ja. Wir sind auch sauer. Ihr habt immer über Sauerbier geredet, aber ich habe noch nie eins genommen. Schmecken Sauerbier wirklich sauer? Nee, das ist so eine Gose oder sowas. Das ist echt so. Schmeckt richtig, das ist richtig sauer. Also, das ist anders. Nochmal viel penetranter als das. Ist aber nicht abgelaufen, also, oder? Das müsste ich jetzt nicht unbedingt dauerhaft. Gibst du mir mal bis März 2018 halt. Ja. Das macht mich jetzt auch nicht an. Also meine kleine Anekdote, wir werden morgen Lachs essen zu Silvester. Eine Lachsemmel? Eine Lachsemmel. Ihr seid mit einer befreundeten Familie. Wir sind mit Familie, Freunden, genau. Ja. Mhm. Wir werden morgen Lachs essen und ich habe mir dann gedacht, da gönnen wir uns mal was und gehen zum Käfer und kaufen dort Bio-Lachs. Ja, ich weiß, was kommt. Stellt sich raus, beim Käfer ist der Biolachs 1 Euro günstiger. Ach so, nee, dann weiß ich als nicht. Der Biolachs bei Nordsee. Okay. Unglaublich, oder? Also Kilo pro 100, Euro pro 100 Gramm. Okay. Pro 100 Gramm? Ja. Wir haben 4 also 10 Euro, Euro aufs Kilo. Wir haben 4,60 Euro pro 100 Gramm gezahlt bei Käfer Feinkost und gehen dann irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde später beim Nordsee vorbei und dann meint die Caro so, guck mal, hier kostet das Biolachsfilet 5 Euro, weiß ich nicht, 60 oder so. Okay, krass. Okay. Ich hab nur das Was hast du jetzt gedacht? Ja, wir hatten mal umgekehrt irgendwie. Ich glaube, meine Schwiegermutter hat von irgendeiner entfernten Verwandtschaft immer zum Geburtstag Dahlmeier-Gutscheine geschenkt bekommen. Oder so Wertgutscheine. Wir haben mal für eine Silvesterfeier, weil die Schwiegermutter auch nichts damit anfangen kann, die hat sie uns gegeben. Dann sind wir für eine Silvesterfeier hin und haben da für 70 Euro sind wir mit den Dahlmeier-Gutscheinen da rein und haben gedacht, ja, wir holen halt ein bisschen Lachs und so. Und dann war das halt so einmal auf die Hand geschossen. Und mehr nicht. Und du denkst, 70 Euro. Nee, wir waren heute wirklich positiv überrascht, als wir das dann gesehen hatten bei Nordsee. Ja. So, ich werde mir dann nochmal so einen transzendenten Lagerbier Hellmönch holen. Ja. Ja, genau. Draußen am Balkon, genau. Richtig. Was haben wir denn noch an? So. Was haben wir denn noch für Themen? Du hast ja jetzt sozusagen dein Religionsthema durch. Genau. Dann erzähle ich mal was Leichtes. Ich hab für mich. Jetzt bin ich ja, wie alt bin ich jetzt? 36 Jahre an. Fast 37. Fast 37. Und ich habe tatsächlich in meinem Alter nochmal ein neues Medium für mich entdeckt. Und zwar? Ich hab angefangen, Let's Plays anzuschauen, was der Joe schon immer erzählt hat. Mhm, der Gronkh und so. Den Gronkh und so, genau. Und seit ich. Sagt dir das was, Bastel? Nee. Du meinst nicht so Videospiele. Ich bin jetzt 39 Jahre nur Elektroingenieur, aber davon habe ich noch nichts gehört. Ja, genau, das trifft so ungefähr ziemlich gut. Nee, ich habe ja irgendwie beim Black Friday eine PlayStation geschossen und spiele ja jetzt fleißig. Horizon Zero Dawn heißt das Spiel. Das ist so ein Open World. Eine Mischung aus allem eigentlich, ja. Mhm. Shooter und man muss sich viel leveln und so ein bisschen so Rollenspiel Anteile hat es. Und kaum spiele ich mal so ein aufwendiges AAA Super Mega Spiel, fange ich an, irgendwie diese Let's Plays anzuschauen und mir anzugucken, wie andere Leute irgendwie so Sachen meistern. Was war denn die ursprüngliche Motivation, das anzuschauen? Wolltest du irgendwie, bist du nicht weitergekommen in einem Level oder ist ja kein, es gibt's ja da nicht? Nee, mehr. Ich hatte nicht, ich war in der Arbeit und habe mir gedacht, boah, ich würde jetzt so gerne Computer spielen. Ich würde jetzt so, ich am liebsten würde ich nach Hause gehen, meine PlayStation anschmeißen und weiter. Fuck it, ja. Da habe ich mir gedacht, ach, da guckst du dir mal so ein Let's Play so nebenher an. Ja, und dann habe ich mir das angeschaut und habe mir gedacht, das ist eigentlich ganz geil. Ja. Hast du das für den unbeteiligten Zuhörer ohne Ahnung, kurz erklärt. Ein Let's Play ist im Grunde genommen eine Aufnahme davon, wie jemand anders ein Videospiel spielt. Und zwar, man sieht nicht ihn, sondern sozusagen das Videospiel. Mhm. Ja. Und meistens kommentiert er das noch. Mal weniger intensiv, mal intensiver. Mhm. Mal erzählen die Leute nur Scheiße. Mal reden sie über das Spiel. Mal reden sie über, weiß ich nicht, Gott und die Welt. Also hauptsächlich über das Spiel und was sie gerade machen. Und weniger über Gott und die Welt. Mhm. Genau, und das kann man halt so wunderbar nebenher laufen lassen. Und das ist für mich tatsächlich so ein bisschen, hat das Gefühl von Podcasting. Okay. Ja, so als ich zum ersten Mal Podcasts entdeckt habe, war das auch so, wow, man kann fremden Leuten nebenher beim sich über Sachen unterhalten zuhören. Du bist quasi beim Zuguck-Clan, oder? Beim Zuguck-Clan. Ja. Zuguck-Clan. Genau. Und jetzt ist das genauso. Also ich, okay, ist tatsächlich so, wenn ich in die Arbeit gehe und irgendwie, keine Ahnung, nicht irgendwie groß mit Leuten reden muss. Du freust dich schon wieder 6 Stunden in der Arbeit am Rechner zu sitzen und Let's Plays anzuschauen. Das ist tatsächlich so, ja. Das ist ja auch so bizarr. Ja. Das läuft halt einfach dann unten in so einem kleinen Bildschirm und dann, normalerweise ist hier irgendwie mein Outlook offen, ich schreibe irgendwie eine E-Mail und dann gucke ich da mal kurz, wie es so weitergeht und so, ja. Oder ich schiebe irgendwie Zahlen durch Excel durch. Ich kann's ehrlich, Alter, baue hier irgendwie eine Präsentation. Um da meinen Bruder zu zitieren, ich möchte einfach so Urlaub machen, wie du arbeitest. Na, aber was mich halt so fasziniert daran ist, dass ich sozusagen wirklich, ich habe das immer für total bescheuert gehalten, wenn der Jonas erzählt hat, ja. Ich habe mir gedacht, wie kommt man denn auf die Idee, jemand anderem beim Computerspielen zuzugucken? Ja. Aber es ist ja nicht so, dass man, also man schaut das nicht so 100% zu, sondern es läuft mehr so nebenher und da guckt man mal kurz, so ein bisschen wie man auch Podcasts hört, ja. Mhm. Man macht das so nebenher, eigentlich macht man was anderes und dann hört man mal wieder rein, dann ist man wieder aufmerksam für 5 Minuten und dann irgendwie wieder 3 Minuten abgelenkt und 10 Minuten aufmerksam und wieder 15 Minuten abgelenkt und so weiter und so fort. Und so hat man dann sozusagen über den Tag einen 6-Stunden-Podcast verdaut. Mhm. Mhm. Und genauso kann man das auch mit diesen Let's Plays machen. Mache ich das mit Let's Plays? So, ja. Also ich kann das halt bei Tätigkeiten wie Wäsche zusammenlegen, Geschirr abspülen, Reifen wechseln, aber ansonsten alles, was irgendwie hören und denken gleichzeitig irgendwie beanspruchen würde, das genau, das kann ich auch nicht, ja. Und es ist natürlich, also das Problem bei diesen Let's Plays ist natürlich schon, dass man muss schon ein bisschen aufpassen eigentlich. Genau, man muss schon ein bisschen visuell dabei sein. Also man kann jetzt nicht, das ist nicht so wirklich so 1:1 wie Podcast, dass man wirklich irgendwie alles andere nebenher machen kann, solange man nicht. Weil du wirst ja auf irgendwas drauf gucken, ja. Genau, also du musst, also hin, und wie, macht ja du musst hin und wieder deine Augen fokussieren. Worauf wollte ich hinaus? Neues Medium. Genau, neues Medium im Alter von 37 Jahren. Das ist doch eine totale Errungenschaft, oder? Ja, neues Medium in dem Sinne ja nicht, ist ja ein Videoformat, aber ja, prinzipiell schon lustig. Ja. Aber ich glaube einfach die Faszination, die das diese Let's Plays ausüben, wobei ich hätte jetzt gesagt, gerade bei so ja, den großen Blockbuster-Titeln und so weiter, ist das ja schon, hat das ja schon zum teilweise filmischen Charakter, ja. Ja. Es ist halt die Frage, guckst du das, weil du irgendwie sehen willst, wie das jemand richtig gut kann? Guckst du das, weil du es selbst nicht hast? Also mich würden mal die Zuschauer, die so Let's Plays anschauen. So Motivationen. Genau, also sind das jetzt, also du guckst jetzt, habe ich verstanden, hauptsächlich guckst du Let's Plays von dem Spiel, das du selbst auch spielst, oder guckst du Let's Play von beliebigen Spielen? Die Sachen, die ich selber spiele. Genau, so, also irgendwie willst du dann ja sehen, genau, okay, wie mache ich, wie genau, mache ich das, was genau, die Tipps und Tricks. So ein bisschen so einen Vergleich haben. Ja, ne? Also so ähnlich wie wahrscheinlich der Grund, warum Leute glauben. Ja, so ein bisschen so ein Ziel, wie sagt man, ja, irgendwie so eine Orientierung haben. Ja. Ja? Ist das, was ich mache, totaler Scheiß? Also grundsätzlich denke ich mal, dass das etwas ist, das du von Kindesbeinen an kennst, weil das ist im Prinzip nichts anderes, wie wenn dir jemand eine Geschichte vorliest. Weil du bekommst die Geschichte ein Stück weit durch die Augen eines anderen präsentiert. du hast natürlich den Autor schon mal vorgeschalten, aber vornehmlich durch den Vorleser. Also ich glaube zum Beispiel, dass ich Geschichten anders lese, als wie die Ellie sie liest und du kriegst die quasi auf eine gewisse Art und Weise vorgetragen. Ja. Von daher denke ich, jemand anderen dabei zuzuhören, bei einem Podcast zuzuschauen, in den Let's Plays hier, wie jemand Dinge tut, ist glaube ich gar nicht so riesig unüblich irgendwie. Ja. Aber der Punkt ist natürlich schon, das ist ja das eigentliche, worauf du hinaus willst, dass du ein Interesse daran hast. Also nämlich, dass du es trotz alledem, obwohl es eigentlich landläufig gesehen eine stinklangweilige Sache wäre, weil du es ja kennst, und trotzdem schaust du es dir an. Also es ist wirklich so, dass mich das wirklich überrascht, dass ich mich dafür noch begeistern kann. Aber die Frage, die ich jetzt da anfügen wollte, ist, es begeistert dich ja wahrscheinlich nicht. Es ist so nicht Derivat das, von Begeisterung. Nicht nur das Ding per se, sondern wenn, dann begeistern dich, also manche machen es besser und die findest du gut und bei manchen, die skippst du dann halb nach fünf Minuten fest, ist scheiße. Und von daher schaust du dir ja eigentlich auch nur. Es ist eine Performance von einem speziellen Aber das heißt, Künstler. Schau mal, aber das hast du ja bei, ich weiß nicht, hat irgendwer von euch Inside Man gesehen, den Film mit Clive Owen? Ja. Ich habe diesen Film, glaube ich, mittlerweile 10 oder 12 Mal gesehen. Echt? Und ich schaue den immer und immer wieder an. Ich finde den unglaublich gut, diesen Film. Aber dieser ganze Film, ohne da jetzt irgendwas massiv zu spoilern, aber dieser ganze Film basiert auf einem, sag ich mal, auf einem Aha-Effekt, den du in den letzten vielleicht 5 bis 8 Minuten ungefähr hast. Ja, ja. Und an und für sich könnte man jetzt sagen, wenn du diesen Aha-Effekt gesehen hast, ist der Charme verloren gegangen. Wäre der Charme an diesem Film verloren. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Ich kann ihn mir immer und immer wieder anschauen, obwohl ich genau weiß, worauf es hinausläuft und genau weiß, was am Ende rauskommt und genau von Anfang an weiß, worum es geht und wie der Hase läuft. Ja. Und trotzdem, weil er einfach unglaublich gut gemacht ist, kann ich mir immer wieder anschauen. Und das ist, glaube ich, genau das Ding, was du bei diesen Sachen auch machst. Wenn dieses Level durchspielen, wenn ich das so als Laie so bezeichnen darf, irgendwie gut gemacht ist und gut kommentiert ist vielleicht, dann wirst du dir das mit Freude anschauen, wohingegen du andere einfach auch weiterschaltest. Ja, definitiv. Wollen wir nochmal über dieses Thema Vorlesen reden? Das finde ich nämlich eigentlich total spannend. Möchtest du jetzt drüber reden möchtest du dich vorbereiten? Nein. Mir geht es nur um Orientierung. Wie liest du denn vor? Kommt drauf an, was ich vorlese. Damit geht es schon mal los. Also es gibt Bücher, wenn ich vorlese, lese ich meinen Kindern vor. Also das bloß mal vorausgeschickt. Ich stelle mich nicht an den U-Bahnhof und lese Leuten vor oder so. Schade. Wäre bestimmt witzig, könnte man mal machen. Und da musst du jetzt zwischen zwei Arten von Büchern oder Geschichten unterscheiden. Geschichte 1 ist, die Kinder kennen sie bereits und die haben sie schon oft gehört. Und das andere ist was Neues. Mhm. Weil ausgehend von Modell 1, die Kinder kennen sie bereits, gibt es auch da die drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ich lese sie, wie ich sie immer lese. Möglichkeit 2 ist, ich bringe irgendeine Varianz rein, indem ich sie irgendwie anders als normal lese. Möglichkeit 3 ist, ich schmeiß eigentlich bloß noch zwischendrin einzelne Wörter ein und die Kinder erzählen die Geschichte einfach von sich aus nach. Die zwei äußeren Möglichkeiten erklären sich von selber, das mit der Varianz in der Mitte. Du liest einfach, ich lese Geschichten dann teilweise im Dialekt, den verschiedenen Dialekten. Was ist, glaube ich, ein toller Vorleser? Meine Kinder mögen es, glaube ich, schon. Für andere Leute ist es wahrscheinlich total irre. Oder du liest halt Sachen, den einen Text liest du extrem schnell die Seite, dann liest du die nächste Seite extrem langsam oder du versuchst irgendwie verschiedene Stimmen einzubauen, etc. Das ist das, sag jetzt mal, wenn sie die Sachen schon kennen. Wenn sie die Sachen nicht kennen, versuche ich in irgendeiner Art und Weise so vorzulesen, dass ich trotz allem einen gewissen Spannungsbogen halte, auch im Vorlesen, aber auch sag jetzt mal, erklärend teilweise zwischendrin im Text. Wenn ich zum Beispiel merke, die Kinder kriegen Angst vor irgendwas, dann musst du halt erklärend irgendwie was einfügen, was gar nicht unbedingt zum Text gehört und was vom Autor wahrscheinlich auch genau so nicht vorgesehen war. Aber und ich finde, ich finde Vorlesen unglaublich wichtig. Aber jetzt mal als noch Nicht-Vater, wie oft liest man denn die gleiche Geschichte vor, wenn ihr sagt, die kennen die? Also reden wir dann über 5-mal, 10-mal, 100-mal? Es gibt Bücher, die liest du 30-mal. Ja. Es gibt Bücher, die liest du nicht nur 30-mal. Ja. Also Conny im Krankenhaus habe ich, glaube ich, es passiert, dass ich dieses Buch, also das ist so ein kleines Pixie, das hat vielleicht 10 oder 12 Seiten in dieser Größe, also so viel Text ist da nicht drin. Aber es kann vorkommen, dass du das nicht nur immer wieder liest, sondern dass du es 3- und 4-mal exakt hintereinander lesen musst. Du liest es bis fertig, liest es nochmal bis fertig, liest es nochmal bis fertig und liest es nochmal bis fertig. Okay. Also das wird bei euch nicht anders sein. Also es gibt manche Sachen wahrscheinlich, die liest du, ja, und liest du immer wieder. Mit Wiederholung ist es bei uns nicht so sehr. Okay. Aber klar, ich meine, also über die Zeit halt, ja. Also ich glaube, Conny muss ins Krankenhaus. Conny muss ins Krankenhaus, habe ich bestimmt auch schon 20, ach, reicht gar nicht, 30 Mal gelesen wahrscheinlich. Die Kinder dürfen, bei uns dürfen die aussuchen, was sie vorgelesen bekommen. Hören die Großen von euch schon Hörspiele eigentlich? Wir hören manchmal Pumuckl an und was der heiße Scheiß gerade ist, ist Leo Lausemaus. Ich hasse Leo Lausemaus. Der Name ist auf jeden Fall schon mal geil. Ich hasse Leo Lausemaus. Leo Lausemaus ist so ein unglaublicher Streber. Ich kann das nicht leiden. Also dieses Conny ist doch auch so eine Streberin. Nee, Conny macht auch Scheiße. Leo macht nicht so richtig. Also der ist sogar innerhalb des, wenn er irgendwie Mist macht, dann ist er trotzdem total verständlich, verständnisvoll und sieht ein, dass das gerade so gar nicht geht, was er so gemacht hat und ist eigentlich total vernünftig und teilt und streitet nicht oder sieht dann ein, dass Streiten eigentlich ganz schlecht ist. Okay. Ich hasse ihn. Also nochmal ganz kurz wegen auf dieses Literaturempfehlungen und so zurück, ja. Aber ich finde schon, also dieses Vorlesen als Technik, ja, ich finde schon interessant, weil es gibt da wirklich die verschiedensten Herangehensweisen und ich finde, man auch, kann auch wirklich so unglaublich gut erkennen, ob Erwachsene Spaß daran haben, sich auf Kinder einzulassen, an der Art und Weise, wie sie vorlesen. Ja? Ganz sicher, ganz sicher. Also es gibt einfach ganz viele Erwachsene, die ich so im Umgang mit meinen Kindern schon erlebt habe, die trauen sich halt nicht, aus sich herauszukommen beim Vorlesen. Ja? Und die lesen halt dann einfach ganz, ganz trocken. Was finde ich gar nicht schlecht ist. Ja? Also ich finde das qualitativ gar nicht schlecht. Aber also man merkt dann sozusagen, okay, die haben da nicht so viel Erfahrung mit drin. Ja, ja. Ich glaube, da muss man sich auch rantasten. So. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, ich finde, wenn man es dann übertreibt, also ich habe zum Beispiel manchmal schon von meinen Kindern gehört, Papa, jetzt lese halt mal gescheit. Habe ich auch schon gehört, weil die Tierstimmen nachgemacht hast. Oder? Ja, genau. Und das, also manchmal ist es auch so, ja, du liest dann und merkst dann, okay, durch das Vorlesen sprichst du ja eigentlich das Buch aus und wenn du es aussprichst, funktioniert die Sprache anders, als wenn du sie liest. Nur leise liest. Mhm. Und bei mir ist dann häufig so, dass ich so Füllwörter häufig mit dazu packe. Ja, also da ist ganz viel Improvisation mit dabei, nicht nur was sozusagen die Technik angeht, ja, also man kann es halt wirklich ganz theatralisch und wie du gesagt hast, ja, versuchen irgendwie verschiedene Stimmen reinzubringen oder keine Ahnung. Du musst halt einfach auch sehen, wenn du die Geschichte schon das 20. Mal gelesen hast, dann hängt dir die selber so zum Haus raus. Nee, ich bin da total stoisch. Bist du? Weil ich musste für mich, ich musste allein für mich selber schon eine Varianz reinbringen, damit ich da für mich ein gewisses Interesse habe. Nee, ich bin da maximal stoisch. Ich kann mir aber keine Geschichten mehr auswendig merken. Also wir haben bestimmt musst auch immer vorlesen oder auch so also, oder ablesen. 4-5 Bücher, wo die Emilia jetzt, ich würde sagen, größtenteils auswendig kann. Ja, aber dann musst du ja folgenden Punkt sehen, die kann ja auch nicht lesen. Das ist ja genau das mit den Mönchen im Mittelalter. Ja, ja. Die haben unglaublich viel, oder vielleicht nicht die Mönche, aber die normalen Menschen, ja. Unglaublich viel auswendig können, weil wenn du nichts lesen kannst, hast du nur eine Möglichkeit, du merkst es. Du musst es dir merken, ja. Genau. Ja. Ja, genau. Und das ist bei mir gar nicht so, ja. Also der fällt sofort auf, wenn da irgendwie eine Abweichung ist, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ein Wort überlesen habe oder es falsch ausgesprochen habe und, oder so. Und jetzt kommt eine Schwierigkeit dazu, was wir bei uns haben, dass wir nämlich, dass die Eli und ich, dass wir Geschichten sprachlich optimieren. Und also nur Wörter, ja, oder Inhalt auch? Nee. Ja, okay. Du hast recht. Auch teilweise inhaltlich. Das ist richtig. Nennt ihr den Negerkönig Negerkönig? Das ist mir wurscht. Der Negerkönig kann von mir als Negerkönig heißen. Das tut nichts zur Sache, glaube ich. Weil das für mich in dem Fall einfach ein Name ist und keine Bezeichnung. Also von daher egal. Also wir tun zum Beispiel, wir bavarisieren Geschichten bis zu einem gewissen Grad. Karotten heißen gelbe Rüben. Ah, das ist interessant. Gucken heißt immer schauen. Mhm. Der Weihnachtsmann ist immer das Christkind und so Geschichten. Ja? Mhm. Und das Problem an der Sache ist jetzt, du hast dich zwar, ohne jetzt explizit darüber zu sprechen, aber du hast dich bei gewissen Wörtern auf die immer gleiche Abwandlung geeinigt. Mhm. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt ein anderes Wort auf einmal auftaucht und wo du dann nicht weißt, die Eli hat es gestern gelesen, ich lese es heute, hat die jetzt was anderes dazu gesagt oder nicht? Mhm. Und da musst du dich irgendwie wechselseitig so ein bisschen eingrooven, dass du die immer gleichen Sachen auf die immer gleiche Art und Weise auch übersetzt. Wir haben, die Emilia hat eine Freundin im Kindergarten, die sagt immer statt Fernsehen oder Fernschauen, sagt die immer Glotzen. Ihr dürft glotzen. Ja. Es ist so geil. Ja. Dürfen wir wieder glotzen? Ja, ihr dürft Fernsehen. Dürfen wir glotzen. Das ist einfach so geil. Aber das ist doch nichts Bayerisches, oder? Nee, ist es gar nicht. Aber die nennen das halt so, ja. Super cool. Die Glotze. Die Glotzen. Ja, aber hier nochmal ganz kurz zu Hörspielen und überhaupt Geschichten. Also ich glaube, man muss erstmal, also um richtig ernsthaft Hörspiele gut zu finden, muss man erstmal Geschichten gut finden. Im Sinne von Geschichten auch verstehen und. Ja, und auch so Spannungsbögen aushalten und vielleicht auch und mal. Du musst auch das können, dass eine Geschichte von, weil, also schon Unterschied zwischen Hörspiel und Hörbuch, dass beim Hörspiel nämlich unterschiedliche Leute wirklich sprechen. Und nicht wie du es normal, eine Geschichte vorgelesen von ein und der gleichen Stimme im Effekt. Ja, aber ich glaube, das ist dann wirklich eine Frage, was man halt lieber mag, ob man Hörbuch oder Hörspiele lieber mag. Da haben wir ja letztens, glaube ich, drüber geredet, ja. Ich merke das halt jetzt bei unserer Großen, die wird jetzt 6 Jahre alt und die fängt jetzt langsam an, dass man der wirklich, sag ich mal, eine gewisse Dramatik zumuten kann, also eine Geschichte zumuten kann. Also wir lesen zum Beispiel jetzt so klassische Kinderliteratur zum ersten Mal, ja. Also im Sommer haben wir die Kinder vom Bullerbü fertig gelesen, jetzt lesen wir gerade Pippi Langstrumpf, dann Oskar, das Kind aus der Konservendose oder wie das heißt. Aber das, sind ja klassische Autoren eigentlich auch. Also das ist hier Astrid genau. zum Beispiel. Ja, so. Genau, richtig. Wir lesen gerade Ottfried Preußler. Ja, genau. Das ist ja auch sehr. Ja, genau. Aber doppelte Lottchen und so. Genau. So, Kästner, ja. Genau. Kästner hören wir übrigens das Hörspiel Erich und die Detektive. Blödsinn. Emil und die Detektive. Hörspiel aus dem Oettinger Verlag aus den 60er Jahren. Wunderbar. Berliner Dialekt gesprochen. Es ist herrlich. Ja. Und die Kinder hören es total gerne. Das habe ich schon mal gehört. Okay. Da habe ich mich noch so drüber amüsiert. Es ist wahnsinnig gut. Na, auf jeden Fall, das funktioniert halt erst ab einem bestimmten Alter. Weil die das sonst nicht checken, oder was? Nee, weil die das halt auch diese Spannungsbögen aushalten müssen, ja. Und auch dieses, also weißt du, diese klassischen Kleinkinderbücher, ja, so à la Conny oder Leo Lausemaus oder so, das ist halt immer, da ist ganz viel Alltag, ohne eigentlich eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Das ist einfach nur Alltagsnacherzählung. So, keine Ahnung, Conny kommt ins Krankenhaus, das finde ich ja schon, da ist ja sogar schon Spannung dabei, ja? Ja. Aber, keine Ahnung, Conny zieht um, ja, und dann ziehen die halt um. Oder Conny und der Osterhase, ist halt Ostern, ja. So, da passiert halt nichts. Das ist im Grunde genommen kein Spannungsbogen dabei. Du hast halt in dem Alter bei den Kinderbüchern halt auch viel so Sachen mit Sprache kennenlernen. Also, dass du Sachen in Reimstruktur hast oder dass du irgendwie. Dass du mal mit Bezeichnungen abwechselst. Genau, ja. Oder sowas, ja. Dass der Fernseher nicht immer der Fernseher ist, sondern halt auch mal die Glotze und so. Ja, das okay. Bist du ja alles erstmal irgendwie. Bestellen, ja. Gar nicht, also, es ist ja nicht wirklich so ein wirkliches Verständnis, sondern es ist mehr so ein intuitives Gefühl dafür kriegen, wie abwechslungsreich Sprache sein kann. Ja. Dass man irgendwie mit 7 verschiedenen Wörtern ein und die gleiche Sache meinen kann oder mit 2 Wörtern. Komplett unterschiedliche oder mit gleichen Wörtern komplett unterschiedliche. Und du kannst natürlich auch nicht für jedes Alter, die lernen ja erst ab einem Alter von vielleicht 6 Jahren wirklich Humor, vielleicht noch später erst irgendwann mal Ironie oder so, dass das so, weißt du, dass Leute Sachen sagen, die sie vielleicht nicht ernst meinen. Mhm. Das, davor ist einfach das gesagte Wort ist gesetzt und ich versuche immer der Emilia beizubringen, dass man nicht alles machen muss, was auf Schildern steht. Wir haben dabei bei uns daheim immer, ich versuche immer Kinderknie zu fressen. Das ist herrlich. Was, Kinderknie? Kinderknie. Ich gehe immer, wenn meine Kinder so, ja, ich habe Hunger auf Kinderknie. Und dann kommt der Kind immer, nein, Papa, du darfst keine Kinderknie essen. Geh zur Mama. Darfst Mama Knie essen. So. Okay. Und das ist wirklich, das ist dieser Moment, wo ich schon merke, er weiß, dass wir hier gerade ein Spiel machen und dass das halt hier mit ich agiere und du reagierst und alles da inkludiert ist. Und dann hast du andere Bereiche, da wo du irgendwie, keine Ahnung, ich tendiere als Person dazu, manchmal einfach saublöde Antworten zu geben. Wenn du das manchmal deinen Kindern gegenüber hast, dann das kann ich mir gut vorstellen. Schauen Sie, was will der Alte jetzt von mir? Was will er denn jetzt hier? Ich habe mich übrigens mit der Caro, der Schwester vom Johannes, letztens über feministische Kinderbücher unterhalten. Ah ja, okay. Ja, es gibt nicht allzu viel. Also außer man geht so wirklich in die harte feministische Ecke. Aber man kommt halt an den Astrid Lindgren-Sachen nicht vorbei, ja. Also dieses klassische Pippi Langstrumpf und Madita. Ja, aber das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hat. Nein, es geht nicht um Feminismus, sondern um starke Frauen. Genau, das würde ich sofort unterschreiben. Und das ist ja auch, also starke Frauen oder starke Mädchen vielleicht, das ist ja auch durchaus meines Erachtens auch ein kindgerechtes Thema. Also das betrifft ihre Lebensrealitäten dem Alter einfach de facto. Genauso, wie es das vielleicht auch später auch tut. Aber sag mal, dieses bisschen Revolte-Technische, was der Feminismus manchmal so in sich birgt, das ist natürlich schwierig in so einem Kinderbuch vielleicht unterzubringen. Ja, wobei heute haben wir Pippi gelesen, wo ich mir denke, mein Gott, was macht die eigentlich für einen Scheiß? Die verarscht alle Leute um sich herum. Darfst du nicht der Bella so viel vorlesen, ja? Bitte? Der Bella darfst du davon, ja, nee, schon. Ach, die ist schon durch. Ja. Wir waren letztes Mal, es gibt immer wieder so Momente, wo du, wenn du sagst, das darfst du der Bella nicht vorlesen und so. Ja. Ich glaube, das ist ein Druckschluss. Ich glaube nicht, dass du durch, dem du deinem Kind sowas vorliest, dass du dieses Kind in irgendeiner Art und Weise in die eine oder in die andere Richtung schubst, sondern deine Kinder tun eins in 80% der Fälle, sie imitieren dich selbst oder sie lernen aus dem, was du irgendeiner Art und Weise machst oder tust oder auch nicht tust. Weniger durch das irgendwas denen sagst. Wir waren neulich beim Eishockey und sind nach dem Eishockey, bin ich mit den 2 Kindern an der Bushaltestelle gestanden. Bei den hier in München, ja, genau. Red Bull, bla bla bla. Genau. Und haben 20 Minuten warten müssen, weil der eine Bus gerade weggefahren ist. Und dann war eine andere Familie, war auch neben uns an der Bushaltestelle und die hatten auch 3 Kinder. Also ich hatte bloß die großen 2 dabei. Ja. Die hatten 3 Kinder und der Kleinste ist auch im Kinderwagen gesessen. Der Große die ganze Zeit den Kleinen getriezt und die Mutter immer, jetzt hör auf. Der Große macht weiter und die Mutter, jetzt hör halt auf. Der Große macht weiter und die Mutter, jetzt hör halt endlich auf. Und der Große macht weiter und so. Dann dreht sie den Kleinen, dann dreht sie den um, dann marschiert er um den Kinderwagen und macht wieder weiter hin und her. Der Vater steht nebendran, Handy, Interessiert ihn nicht. Interessiert ihn überhaupt nicht. Irgendwann hat die Szene so aufgehört, dann hat die Mutter aus Handy rausgezogen, dann haben beide Eltern so in ihrem Handy so und die Kinder waren halt da gestanden, wo ich mir dann auch denke, das ist eine Situation, die ist für Kinder maximal langweilig. Beschäftigt euch mit denen. Tu irgendwas mit diesen Kindern. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, du musst ja nicht wie der Affe am Drahtseil irgendwie jetzt entertainen oder was, aber erzähl ihnen was. Was hast du denn zum Beispiel gemacht dann mit deinen, die war ja auch langweilig, oder? Ja, wir haben halt die Autos angeschaut, die vorbeigefahren sind, haben halt versucht irgendwie die Uhr zu lesen, wann der Bus kommt, wenn der Zeiger da ist, kommt, haben irgendwie über das Spiel nochmal geredet, das wir gerade angeschaut haben und so weiter und so fort, um einfach die Zeit irgendwie zu führen. Und das war eben aber genau dieser Moment, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, wenn du natürlich als Eltern so ein gewisses Desinteresse oder irgendwas an den Tag legst, das imitieren deine Kinder viel mehr, als wie das, du das wahrscheinlich beeinflussen kannst, wenn du jetzt halt irgendwie Pippi Langstrumpf mit deinen Kindern liest. Der Jens schläft gleich ein. Nein, ich bin topfit. Alles gut. Ich hol mal nochmal ein neues Bier. Wir brauchen A, ein neues Episodenbier und B, ein neues Thema. Ach, das war dieser Gesichtsausdruck. Das war der Themenwechsel. Das war der Themenwechsel. Nicht zu verwechseln mit was nicht zu denn? Verwechseln mit meinem Gesicht, wenn ich einen, wie nennt man das? Wenn du ein Stroke? Schlaganfall habe. Ah. Habe ich nicht, keine Sorge. Ich habe übrigens gerade eine wunderbare Seite gefunden, die Tipps und Tricks zum mit Kindern lesen empfiehlt. Kinderbuchcouch.de. Ich verlinke das mal. Sehr gut. Jetzt gibt es auch mal den Öffner. Gibt es auch Grimmicouch.de und ab wie vielen Jahren? Nee. Die hat, das ist so ein eher so ein Franchise-Ding mit verschiedenen. Also Grimmicouch schaue ich relativ häufig wegen Buchtipps. Okay. Gibt es auch History Couch, glaube ich, oder so. Gut. Zu diesem Lesen bloß noch so ein kurzes Ding. Weil angefangen haben wir ja auch mit deinem Let's Play. Ich stelle bei mir fest, dass ich anfange von der Belletristik zur Sachliteratur zu Biografien. Oh Gott. Langsam ein Interesse zu entwickeln, wo ich früher vollkommen von mir gewiesen hätte, Sachbücher vielleicht noch eher Biografien unter gar keinen Umständen, bin ich durchaus mittlerweile wehrig gewillt, Biografien auch zu lesen und stelle nur bei mir einfach aktiv wirklich an mir selber fest, wie ich mich wandle gerade. Also, warum? Also was war da? Kannst du es festmachen an was? Nee. Also keine das Ahnung. Interesse hat sich geändert. Ja, ich weiß es nicht. Ich hatte das auch mal. Ich habe eine Zeit lang Biografien gelesen, so weiß ich nicht. Eine Handvoll vielleicht, ja. Ich habe dann aber gemerkt, dass das, also eigentlich hat es mich nicht vom Hocker gehauen. Mhm. Ich fand Leute mal interessant, ja. So, wo ich mir gedacht habe, ach, das ist eigentlich interessant, wie die zu dem geworden sind, als was ich sie wahrnehme. Ja? Also keine Ahnung, ich würde jetzt nicht einfach hergehen und von A bis Z die Biografien runterlesen, aber es gibt halt einzelne Biografien von. Du fängst natürlich an mit Leuten, die du persönlich interessant findest in irgendeiner Art und Weise. Jetzt Mitte Januar. Hast du was gelesen irgendwie jetzt in letzter Zeit, wo du sagen kannst, das war jetzt gut, also eine Biografie? Nee, ich hab in der Tat gar keine gelesen bis jetzt, aber es kommen jetzt halt welche raus der Reihe nach, wo ich jetzt sagen würde, das fände ich total interessant. Also zum einen kommt jetzt, ich glaube Mitte Januar kommt von Bruce Dickinson, dem Sänger von Iron Maiden, kommt eine Biografie raus und der Typ ist zum einen ist so ein Multitalent, hat auch irgendeinen Krebs gehabt, den er halt quasi überwunden hat und so weiter und so fort. Das fände ich sehr interessant und das kommt dann, glaube ich, im März oder was, auch von Humboldt, glaube ich, so eine Art von Humboldt. Ja, genau. Mhm. So eine überarbeitete, es muss auch so eine Art biografische Geschichte raus, wo ich auch sage, der würde mich als Typ einfach unglaublich interessieren. Einfach weil der halt zu einem Zeitpunkt eine weltoffene Sicht gehabt hat, die zu diesem Zeitpunkt der Geschichte wahrscheinlich nicht bloß selten, sondern vollkommen unüblich war. Und von daher, wo ich sagen würde, würde mich durchaus in der Tat interessieren. Also ich lese ja schon das, also leider lese ich eh viel zu wenig. Also wirklich im Sinne von, ich lese etwas, sondern ich höre mir vieles an. Mhm. Also ich höre viel Hörbücher und bin da auch immer wieder offen für Biografien. Schiebe ich auch immer. Ich wechsle immer so. Bei mir ist immer so meistens irgendwie ein bis zwei oder drei Romane, die ich dann so höre. Und dann höre ich mal wieder ein Sachbuch, weil ich dann irgendwie dann die Belletristik nicht mehr so leiden kann. Und was ich immer merke, das ist praktisch wie so ein Teaser. Es gibt so einen Podcast, also ich weiß, der Jens hat den zumindest früher auch immer gehört, das ist eigentlich eine Radiosendung und zwar kommt die beim WDR, ich glaube bei WDR 5 und das sind die Zeitzeichen. Mhm. Das ist ein 15-minütiges Format, wo einfach für das jeweilige Datum, also sagen wir mal heute der 30.12. aus der Zeitgeschichte irgendein Ereignis in den 15 Minuten erläutert wird. Mhm. Das kann dann sein, was weiß ich, Fall der Mauer oder Deutschland gewinnt die Europameisterschaft im Fußball oder. Und was aber häufig auch bei den Zeitzeichen ist, ist eben Person XY wurde geboren, Person XY ist gestorben. Und dann ist, dann hast du in diesen 15 Minuten wie so einen, meistens so einen Kurzabriss, was denn das Besondere an dieser Person war. Und dadurch, dass ich das eigentlich jeden Tag fast höre, manchmal auch mit einem Zeitversatz, aber ich höre fast jede Folge davon, bist du auch immer wieder mal mit Persönlichkeiten konfrontiert, die du so überhaupt nicht kanntest. Ja, wo ich dann aber, wenn ich dann diese 15 Minuten, und deshalb sage ich so eine Art Teaser hatte, wo ich dann sagen würde, hoch, wäre ja mal interessant, da mal ein bisschen mehr zu lesen oder ein bisschen mehr zu hören. Ja, und das finde ich immer extrem spannend. Also deshalb, ich habe da schon so eine Affinität. Die Frage ist halt immer, ich finde halt manchmal Biografien auch extrem anstrengend. Also wenn du dann halt so über 200 Seiten geschrieben wird, warum er so eine komplizierte Beziehung zu seinen Eltern hatten in der Kindheit oder sowas. Weißt du, das ist dann irgendwie so, das ist dann, aber da gibt es ja als solch und solch. Keine, also es gibt halt einfach auch meines Erachtens jeder Jack ist anders. Nennen wir das Kind beim Namen, ja. So ein Scheißspruch ist es. Es ist noch immer Jose Younger, ne? Es gibt halt einfach auch de facto uninteressante Leute. Ja. Das muss man halt, keine Ahnung, was interessiert mich jetzt die Biografie von Angela Merkel? Würde ich sogar lesen. Aber was interessiert mich die Biografie von Lothar Matthäus? Justin Bieber, Lothar Matthäus hat vielleicht noch irgendwie was Lustiges. Daniel Kübelböck hat eine Autobiografie, also nichts könnte mich auf dieser Welt weniger interessieren. Da würde ich, glaube ich, eher das Telefonbuch lesen oder weiß ich nicht. Also der ist echt eine Biografie geschrieben. Ja, ja, damals schon, glaube ich, nach dem Superstar gedöhnt. Drauf geschissen, also ganz ehrlich. Weißt du, es gibt Leute, die haben einfach was zu sagen. Und die haben auch was erreicht. Es gibt einfach Leute, die wollen sich am Ende ihrer Karriere mit ihrer eigenen Biografie auch nochmal selbst beweihräuchern und profilieren. Ja. Und das, also was ich zum Beispiel jetzt, ihr werdet jetzt lachen, aber was ich echt mal gern mal hören würde, aber irgendwie dann auch mich noch nicht durchgerungen habe, das Geld in die Hand zu nehmen, die Biografie vom Thomas Gottschalk. Das fände ich mal ganz spannend. Ich finde den Typ einfach, ich folge dem bei Twitter, der ist ja jetzt bei Twitter auch und das ist echt immer wieder, der hat einfach einen guten Humor. Der hat doch da so einen lustigen Namen, oder? Ja, Herbstblond. So heißt genau. Die Biografie, Herbstblond. Ja, das ist echt einfach, der hätte mich jetzt zum Beispiel gereizt. Ich würde gern das nächste Bier anpreisen. Einfach, du bist ein Kind der 80er, Mann. Ja, absolut. Komme ich gleich auch nochmal drauf, auf Kind der 80er. Das ist nochmal ein Serientipp, erinnere mich gleich nochmal dran. Aber wir trinken jetzt. Der Kai war schon einer, der hat damals schon Piraten sind der Powerplay. Ist jetzt bei Spiegel Online, gerade als Film der Woche. Kannst du runterladen und gucken oder streamen, ja. St. Peter's Cream Stout. Das ist also aus UK, aus Suffolk. Ein Cream Stout. Und das scheint irgendwie, also irgendwas ist das. Ist das das letzte Episodenbier, was wir haben? Wir haben noch eins danach. Was haben wir denn noch für eins? Wir haben noch ein dunkles. Also wir springen jetzt, wir hatten jetzt zwei helle Biere, also ein Pilz und ein Festbier, also eher im Herzen. Du hast doch vorher gesagt, dass du von Jens noch ein Rauchbier mitgebracht hast, oder? Nö. ich habe keine Angst vor Rauch. Aber hier, das ist jetzt auch schon eher nicht. Keine Angst vor großen Bieren. Dem Jens seinen Flavor. Aber das, das ist was für ein Bastel. Das ist creamy. Das ist was für mich, das sehe ich hier schon. Gib mal bitte dein Glas. Dann kriegt Jens kriegt nur ein kleines Schlückchen. Ja, ich will nur so ein, um es einmal über die Zunge zu rollen. Weil das ist Perlen vor die Säue von Jens. Genau, ja. Reicht schon. War jetzt irgendwer eigentlich beim, weil ich es hier sehe, beim Birwana in der Zwischenzeit und hat man nach so einem Oysterbier gefragt? Nee. Boah. Haben die das? Das weiß ich nicht, ob sie das haben, aber der Nächste, der dort ist, bitte fragt mal nach so einem Bier, wo so Austern mitgekocht worden sind. Dafür, dass du den an ziemlich präsenter Stelle auf deinem Rechner den Aufkleber hast, dann zu behaupten, du bist ich hab halt da mal einen Aufkleber abgezischt und fand den Laden eigentlich ganz gut. Aber ja, aber du hast keinen Aufkleber vom Aldi drauf, obwohl es dir bestimmt auch welche gegeben hätte. Den finde ich aber nicht gut. Ach so. So, Männers, also, es riecht sehr kaffeemäßig. Das rieche ich auch schon, dass das meins sein wird. Kaffee mag ich auch. Mhm. Boah, was ist das da im... Also ich lese mal vor, was es hier steht. A rich black velvet color, coffee and vanilla notes on the nose with a rich creamy chocolate flavor and smooth mouthfeel together with a satisfying bittersweet aftertaste. Hört sich an wie eine Marvin Gaye Platte. Da ist was... Das stimmt doch nichts. Boah, da ist was ganz anderes im Geruch drin. Ich rieche eigentlich... Den Kaffee riechst du im ersten Moment... Und dann hat es irgendwie, riecht so ein bisschen bitter hinten raus, was irgendwie gar nicht passt. Was ist denn das? Lakritz. Lakritz-Kaffee habe ich letztens getrunken. Ganz fies. Gibt jetzt von Nespresso Lakritz-Kaffee so eine Sonderedition. Kann man denn überhaupt Kaffee mit Flavor trinken? Ja, ich trinke das gar nicht. Gab es beim Kunden. Da habe ich das mal probiert. Also es war in dem Pulver drin schon. Boah, was ist denn das? Das ist schon so. Fischsoße, Austernsoße, vom Geruch her. Also hier steht, this strong, dark and aromatic cream stout is made from a blend of 5 local malts with Fuggles, Progress and Challenger hops. Die haben Fraggles. Fuggles, okay. Was mit Faggots? Faggots gebraut. Und hier ist St. Peter's Brewery is located in a medieval hall in a remote and beautiful corner of Suffolk. It has been for over 700 years, essentially for the full flavor. Also, da ist doch irgendwie, das ist doch so ein Suppen- und Soßengewürz, was da. Hat doch jemand seinen Penis reingehalten. Den Lörres, ja. Das kann auch sein, reingelunzt wahrscheinlich. Ich muss ganz ehrlich sagen. Nach dem Genuss von Maggi reingelunzt. Jens, was sagst denn du? Finde ich es okay, oder? Und deshalb ist es nicht für mich richtig ist es okay, gut. Ja. Deshalb ist es für mich nicht richtig gut, weil das ist nicht so ein richtiges In-Your-Face-Dunkel. Nee, ja? Aber weißt du, was ich das finde? Dafür, dass ich das Ding hier Cream Stout nennt, hat das für mein Schaum, ja. Hat das auch, aber das hat auf meiner Zunge einen metallischen Geschmack und metallisch und cremig sind zwei Dinge, die sich vollkommen diametral gegenüberstehen. Also ich finde es jetzt auch nicht, es trifft nicht so 100% die Beschreibung. Also vielleicht soll ich häufiger Sahne in Bier packen. Also die Farbe ist cool, aber der Schaum ist nicht so schön, der Geruch ist so mittelmäßig, Sahne. Und Geschmack. Ich fand es jetzt auch nicht so. Zeig ja, da hat jemand seine Lyris reingehalten. Mhm. Der Johnny. Der Johnny. Guckst du auch jetzt den Johnny eigentlich? Nein, aber wir haben mal dieses eine Turducken-Dings. Was ist denn aus eurem Vogel eigentlich? Für was habt ihr eigentlich diesen riesen Vogel gemacht? 11,35 Kilo. Ja, nochmal, wofür, für wen? War das eine große Angelegenheit hier, oder? Ja. Wir haben ein alljährliches Putenessen mit unseren ehemaligen Kommilitoninnen und Kommilitonen. Aber es war hier in deiner Küche, oder? Es war hier in meiner Behausung zum ersten Mal. Die gute Pute genannt. Auch die gute Pute genannt, genau. Ich glaube, dieses Jahr zum 9. Mal. Ja, häufiger, also kommt auch an, wann wir anfangen zu zählen. Aber also nee, muss über. Ich glaube, das 11. Mal war jetzt dieses Jahr. Genau, also wir machen das jedes Jahr. Meistens dritter Advent. Und wir haben die letzten Jahre, sind wir schon immer so eine Größenordnungsmäßig, so um die 14, 15 Leute. Mhm. Mittlerweile plus Kinder. Und das geht darauf zurück, dass ich das allererste Mal gemacht habe, damals bei mir in der Wohnung mal alle eingeladen habe. Und da haben wir, glaube ich, auch Pute gemacht. Und dann haben wir das bei unterschiedlichen Freunden immer gemacht. Ich habe dann immer mit Jens meistens das Vieh gemacht. Und am Anfang war lustig. Wir hatten jetzt gerade bei Facebook, kriegst du doch jetzt immer in die Timeline irgendwie heute vor 10 Jahren. Ich habe das irgendwie abgestellt bei mir. Ja. Ich muss das mal. Und dann war jetzt gerade irgendwie heute vor sieben Jahren. Neun. Oder vor 9 Jahren war dann ein Bild von mir und dem Jens, was ich dann wieder bekommen habe. Und da präparieren wir auch gerade die Pute und das sieht halt aus, als wäre es ein Hähnchen. Ja, also weil das im Vergleich zu den Brummern, die wir jetzt machen, das war halt vielleicht hat die... Sind nicht 5 Kilo gehabt oder so? Ja, wenn überhaupt, ja. Also das sieht halt total, weißt du, wir zwei stehen da drum rum und das ist echt so ein kleines Ding, das passt locker aufs Blech und jetzt haben wir halt dieses Jahr und auch letztes Jahr halt echt so Riesenbrummer gemacht. Mhm. Wo habt ihr die? Ich hatte sie vom Bauernhof und Jens hat auch jetzt vom Bauernhof. Also ich hatte sie vom Vorort, aber Oberhaching da, die Richtung draußen, hatte ich letztes Jahr geholt. Ja, aber so du bist nicht rumgefahren und hast gesagt, hallo. Nee, ich habe davor angerufen. Hat Empfehlung bekommen von einem Arbeitskollegen oder von der Genau, Katar so hätte ich was bei mir auch. Und habe dann da Konrad angerufen und habe gesagt, na, präserviert, weil die haben die ja nicht so in der Größe so vorrätig. Also ich habe dann da angerufen und gesagt, ich brauche jetzt ein Vieh für so und so viele Leute. Das muss aber auf jeden Fall noch in einen normalen Backofen passen, weil das ist dann schon echt grenzwertig, ja. Ja. Also das war jetzt, das Ding ging jetzt gerade so rein, ja. Dieses Jahr. Wenn dir außen so das Blechraster schon so Muster ins Gerät brennt und so. Ja. Und das ist echt immer große Freude, ja. Macht auch Spaß. Ja. Und das ist auch, ich finde auch, das ist auch eine gute Länge, ja. So Kai und ich haben uns irgendwie getroffen um 2:30 war ich hier. Ja. 2:30 oder so, um 2:30 hatten wir den Ofen den Vogel im Ofen. Ja. So. Den Braten in der Röhre. Und dann kannst du halt abends gegen 7. Halb sieben, glaube ich, haben wir gegessen. Dann hast du halt einen schönen, gemütlichen, gemeinsamen Nachmittag miteinander. Ja, der Rest der Mannschaft pudelt auch immer schon ein, so um 2:30, 3:00, 4:00, so. Cool. Ja, kann man machen. Es gibt ja Podcaster, die Truthahn frittieren in der Ghetto-Tonne. Sollte man auch mal machen. Okay. Das ist natürlich krass, wenn du Öl brauchst. Wenn du so 100 Liter heißes Öl da irgendwie hast. Ja, genau. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, da brauchst du aber schon. Also 20, 30 Liter brauchst du schon, oder? Das wird dir nicht lang. Nee, wahrscheinlich nicht, ja. Du musst dir mal überlegen, dass ein Liter ist ein Kubik. Ein Kubik Dezimeter. Also bei Wasser zumindest. Ja, ja, gehen wir mal in der Annahme an. Öl dürfte ein bisschen mehr Öl. Ist ja nicht die ganze tolle Truthahn frittieren bei Tobi Bayer. Ja, aber schau mal. Der Vogel ist so hoch. Ja, ja. Und du hast die Tonne. Der verdrängt ja auch viel, ja. Ja, ja, das schon. Aber du hast trotzdem, du hast so einen Durchmesser. Ja. Auf die Höhe, da bist du bestimmt mit 50 bis 80 Liter, glaube ich schon. Nee. Guck mal, jetzt, also 35 Liter Öl. Ja, das hätte ich auch gesagt. Ich hätte gesagt, so 20 bis 30 Liter hätte ich jetzt gesagt. Krass. Ja, ja, das ist kein Spaß. Frittieren ist halt schon was Geiles. Ich habe heute auch. Das will ich vielleicht morgen noch machen. Das sogenannte Männerfondue. Ja, nee, ich will morgen das vielleicht machen. Wir machen morgen Abend, werde ich groß aufkochen, so Silvesteressen. Mhm. Und so als Hauptspeise wird es Surf and Turf geben. Und Nachtisch haben wir schon und Vorspeise gibt es Salat und so. Und ich habe aber heute noch was gesehen, so als Appetizer. Und zwar habe ich das auch auf so einem Grill-YouTube-Clip gesehen. Einfach, du nimmst Kartoffeln, kochst die, pelst die, lässt die abkühlen, zerstampfst die und nimmst praktisch dann Wasabi-Nüsse, Wasabi-Erdnüsse zum Beispiel und mahlst die ganz klein. Also sie hat die in eine Kaffeemühle in so eine elektrische reingepackt, hat die ganz klein gemahlen, vermengst die dann mit dem Teig, sodass du dann praktisch mit dem Kartoffelteig, das ist so ein, und noch Ei dazu und schmeckst es noch ein bisschen ab. Und da hast du dann so eine, anscheinend so eine Wasabi-Erdnuss-Kartoffel-Geschmack, was ich interessant finde. Ich weiß nicht, ob es mir schmecken würde, aber ich will es mal schauen. Mhm. Und dann nimmst du praktisch einfach Käse, machst dann so, ummantelst praktisch den Käse mit so Kartoffelteig, dann hast dann so Bällchen und frittierst das. Und dazu dann einen guten Dip, das fände ich schon ganz lecker. Aber da hast du auch wieder die Schwierigkeit, da brauchst du halt echt erstmal richtig viel auch wieder, eigentlich brauchst du eine Fritteuse oder du musst halt eine Pfanne halt erstmal einen Liter Sonnenblumenöl irgendwie reinkippen und dann machst du es da. Mit einem Liter bist du, ich glaube auch, dass du da mit einem Liter wahrscheinlich. Ja, doch, wenn du die so ausbackst, gehst das schon, dann ist schon, aber das ist halt immer eine Riesensauerei, ja. Das stinkt vor allem wie die Hölle, ja. Also, was macht ihr dinnermäßig, Silvester oder essensmäßig? Lachs hast du eben erzählt, genau. Nee, wir sind bei Freunden in Dresden eingeladen. Ich weiß bloß, dass sie auf jeden Fall Leberkäse geben mit, weil den bringe ich selber mit. Backleberkäse, dann backst du den selbst auf oder was? Oder? Ja, interessanterweise, ich habe auch gar nicht gewusst, dass man das so beim Metzger kaufen kann. Der ist durchgekocht, den haust du bloß noch ins Rohr mit Oberhitze, dass er halt oben dann eine Kruste noch drauf kriegt. Aber ansonsten, das ist nicht wie, wie, Weil normalerweise kenne ich das, kriegst du das aus Brett. Ja, dann genau, ich habe auch nach Brett gefragt und dann hat sie gemeint, ja, Brett weiß sie nicht, ob sie in der kurzen Zeit noch kriegt in der Menge, also von 2 Kilo, aber so einen durchgekochten, da hat sie auf jeden Fall einen. Ich habe gesagt, mir ist das wurscht, ich nehme auch, die sind schon fertig durchgekocht. Ja, ja. Das ist mir ganz gleich. Was ich Weihnachten gemacht habe als Beilage dazu, wenn du sagst mit Beilage hier, ja. Ich habe Polenta-Sterne gemacht. Mhm. Du machst Polenta und mischt in die heiße Polenta dann Parmesan mit rein und mischt es durch und dann streichst du es auf so ein Backblech aus, lässt es auskühlen. Dann stichst du die aus. Und dann stichst du die aus und brätst sie nochmal in der Pfanne raus. Okay. Und das war auch, das war eine gerne Lust. Polenta? Normalerweise hätte ich jetzt immer gesagt, dass ich Polenta gar nicht so gerne mag. Aber das hat sich eigentlich sehr gut angehört. Also, war auch gut, oder? War sehr gut, ja. Okay. Also, ich glaube nicht, dass ich grundsätzlich was gegen Polenta habe. Ich habe aber auch festgestellt, dass ich in den letzten Jahren entweder mein Geschmack hat sich geändert oder die Elli, die halt dann doch einfach de facto den Großteil der Kocherei bestreitet, kocht einfach Sachen anders, als sie vielleicht in meiner Kindheit meine Mutter gekocht hat, dass ich jetzt einfach Sachen, die ich meiner Kindheit nicht leiden konnte, jetzt halt total gerne esse. Also klassisches Beispiel ist Krautwickel zum Beispiel. Okay. Kohlrouladen, wie man sagt. Ja, klar, kann ich. Ja, ja. Die finde ich auch zum Beispiel sehr lecker. Ja, aber bei euch gibt es dann Lachs und was dazu? Gemüse. Okay. Gibt's ganz unspektakulär. Wir haben gesagt, wir haben jetzt über Weihnachten so viel und immer so aufwendig gegessen und jetzt lasst uns mal ein bisschen langsam machen. Für die Kinder gibt es Nudeln mit Tomatensauce und wir machen dann seid ihr bei Clean Eating. Eva und Klaus oder seid ihr hier? Nee, bei Eva und Klaus. Okay, bleibt dann auch über Nacht. Ja. Eva und Klaus. Ich habe jetzt bei E von Klaus. Bei Eva und Klaus. Eva und Klaus, ja. Der Ernst von Klaus. Mhm. Bastel, magst du noch über schlechte Entscheidungen sprechen oder die Frage, warum immer das besser ist, was man nicht machen kann. The grass is always greener on the other side. Mhm. Genau, ja. Yesterday. Ich denke, wir haben uns da jetzt so biertechnisch langsam auf Niveau getrunken. Auf Philosophie eingegroovt. Geht euch das nicht so? Also das ist immer, es gibt so und so oft diesen Moment, wo du dir denkst, ich habe die falsche Entscheidung, oder ich habe nicht die falsche Entscheidung, aber eine schlechte Entscheidung. Oder, als Einleitung, es gibt etwas, auf das du dich sehr freust, wo du dich seit einem halben, dreiviertel Jahr oder was drauf freust und wo du richtig auch drauf hinfieberst und das möchtest du machen. Und dann kommt 2 oder 3 Tage davor, kriegst du eine Einladung für genau den Tag, mit einer anderen Veranstaltung. Und obwohl du dich seit einem Dreivierteljahr darauf gefreut hast, denkst du dir in dem Moment, ach so ein Mist, ich würde zu dem anderen eigentlich lieber gehen. Mhm. Kennt ihr diesen Moment? Ja. Ja. Ja. Und da frage ich mich jetzt, oder habe ich mich gefragt, oder woran es liegt, dass etwas, auf das ich mich lange, lange wirklich intensiv gefreut habe, warum das kurzfristig einfach vollkommen aus der Bahn gekegelt werden kann. Und also was der Hintergrund ist, dass du auf einmal spontan etwas anderes besser finden kannst als etwas Langfristiges und inwiefern sich das vielleicht auch auf andere Lebensbereiche ummünzen lässt oder ob das überall gleich so ist oder ob du das bloß bei irgendwie Veranstaltungen hast oder und auch eben, ob es mir so geht oder ob das eben andere Leute auch so haben. Also hier geht es darum, dass du denkst, nachher, scheiße, bin ich auf die falsche Veranstaltung gegangen. Also pass auf, klassisches Beispiel oder mein Beispiel. Mhm. Wir haben nächstes Jahr 20-jähriges Abi-Treffen und ich bin, sag jetzt mal, vielleicht aufgrund dessen, dass ich es unbedingt haben wollte, selber auch, ja. Bin ich da, sag jetzt mal, relativ federführend in die Vorbereitung eingestiegen. Ja. Genau. Und das war wirklich viel Energie reingesteckt und auch gesagt, ey, ich freue mich total drauf, die Leute wieder zu sehen, da gemeinsam irgendwie eine Veranstaltung zu machen und also das ist wirklich sowas, wo du so richtig Herzblut reinsteckst. Mhm. Und dann Also Termin ist fixiert. Genau, der Termin ist fix. Und dann kam raus, dass an dem gleichen Termin das Rockavaria in München ist. Und ich habe mir dann echt gedacht, oh Mann, zu dem Rockavaria wäre ich echt gern hingegangen. Wo ich mir dann gedacht habe, das ist doch jetzt Quatsch. Du freust dich die ganze Zeit auf dieses Abi-Treffen und steckst da Energie rein, weil du es unbedingt haben willst. Hm. Und trotzdem denkst du dir dann so kurzfristig gesehen irgendwie so, ach, das andere wäre doch besser. Und das, hast du das gedacht? Ja, ja. Ja, ja. Also nicht, dass es besser ist, aber ich habe mir halt irgendwie gedacht, wenn du bloß dieses blöde Abi-Treffen dann nicht wäre. Hm. Und ja, es ist wirklich so, wo du dann denkst, das ist doch Quatsch jetzt eigentlich in dem Moment. Und ich verstehe mich dann selber nicht, wie ich da so sprunghaft in dieser Situation sein kann. Und die Frage ist jetzt eigentlich, ob es zum einen, ob ihr das kennt, ob ihr das auch habt und was jetzt hat eure vielleicht Entkommensstrategien aus dieser Problematik heraus irgendwo sind oder ob man das irgendwie sagen kann, ja, das hatte ich früher und habe dann aber irgendwann meine Denkweise geändert oder keine Ahnung. Vielleicht fange ich mal an. Also ich habe diese Situation, kann ich mich jetzt bewusst gar nicht dran erinnern, dass ich das jetzt in den letzten ein, zwei Jahren hatte, dass ich so eine Terminkollision hatte im Sinne von, ich habe zwei Veranstaltungen privater Natur, also wenn wir mal dienstlich lassen, wir mal alles vor, privater Natur, wo ich gesagt hatte, ich muss mich irgendwie entscheiden. Also kann ich mich jetzt zumindest bewusst nicht dran erinnern. Ich kann das aber nachvollziehen, was du sagst. Und ich habe manchmal eher so dieses Thema, dass ich mich gar nicht so entscheiden muss im Sinne von, gehe ich zur Veranstaltung A oder B, sondern die Frage, gehe ich hin oder gehe ich nicht hin? Also das ist vielleicht ein bisschen anders gelagert, aber wo ich mir manchmal denke, machst du das jetzt, gehst du dahin, nimmst du den Aufwand, der damit verbunden ist, sei es jetzt eine Reisetätigkeit oder sonstiges, machst du das, lohnt sich das oder sagst du, nee, komm, ich lass das jetzt, ja. Also wo ich dann eher so manchmal dann auch mich im Nachgang dann geärgert habe, weil dann hieß ja, oh, war doch ganz cool und so und mich über mich selbst ärgert, dass ich dann nicht so mal den Arsch hochgekriegt habe und gesagt habe, ja komm, dann machen wir das jetzt halt, ja. Also das hatte ich eher so in den letzten irgendwie zwei Jahren, ein, zweimal, dass ich gesagt habe, ich habe dann gesagt, ach nee, bist zu müde, hast keine Lust oder sonst irgendwas und dann hast du am nächsten Tag gesagt, ey, war super und so. Mhm. Das eher. Also aber dieses Dilemma, gehe ich zur Veranstaltung A oder gehe ich zur Veranstaltung B, habe ich gar nicht so häufig gehabt jetzt. Ich kann das total gut nachvollziehen, Marcel. Ich habe das ständig. Gerade erst, als gute Pute war. Ja. Lang geplant, 16.12.2017, riesig gefreut, habe gesagt, Leute, kommt alle her, wir haben eine große Wohnung und so weiter und so fort. Und dann stellt sich raus, ja, leider spielt genau die Band, die ich sehen möchte, genau an diesem Abend ein Konzert in München, ja. Und die werden auch kein weiteres Konzert in und um München spielen. Wer war das? Für Toni und Mine. Ah, okay. Scheiße, gell? Das ist so, wo du dir denkst, du hattest genau auch diesen, ach, wer doch dieses blöde Putenessen dann. Nicht das, ja, blöde, genau. Aber das ist, ja, ja, genau, ja. Richtig. Aber hast du eine Strategie, um dagegen irgendwie dich dann trotzdem positiv zu motivieren oder so? Ich glaube, irgendwann muss man halt einfach sich entscheiden, ja. Und dann muss man halt damit leben. Also schau mal, das ist ja, das ist so ein klassisches, das ist so ein klassisches Thema bei uns im Beruf, ja. Also es gibt in der Finanzökonomie Risikominimierung. Nee. Es gibt in der Finanzökonomie etwas, das nennt sich Behavioral Finance, also sozusagen Finanzierungsprobleme oder Anlageprobleme nicht rational lösen zu können, sondern sozusagen durch die eigene Psyche, dadurch, dass man Mensch ist, einfach so psychisch motivierte Fehler zu machen. Zum Beispiel hinterher zu trauern, von Sachen, die man verpasst hat oder Sachen, die man besser nicht gemacht hätte. Ja, oder Sunk-Costs, ja, sowas ist auch so. Ja, oder Sunk-Costs ist auch sowas, ja, dass du dir halt sagst, ah, eigentlich macht das alles keinen Sinn mehr, aber ich habe da schon so und so viel Zeit investiert und so weiter. Und so kann jetzt nicht, ja, rausgehen, deshalb ist genau. so viel. Du reitest so quasi auf dem toten Gral weiter. Ja. Richtig, genau, weil du ihn schon so lange gefüttert hast und ja, irgendwie schon so eine Historie existiert. Und ich, die Antwort darauf ist halt, du darfst dich über die Historie nicht ärgern. Ja? Dinge, die vorbei sind, sind vorbei. So. Und wenn du halt irgendwie beschlossen hast, an dem Tag ist dies und das und jenes, dann hast du das halt beschlossen. Ja. So. Ja. Dann kannst du es halt nicht mehr ändern. Und dann musst du es halt einfach. Das ist wie die ganzen Leute, die jetzt sich denken, oh, Bitcoin, was, mein Gott, hätte ich doch Bitcoins, ja. Hätte ich doch damals das durchgezogen und mir dann so einen halben Bitcoin gekauft, dann hätte ich jetzt schon 2 Urlaube gut gemacht, so ungefähr, ja. So, das bringt halt überhaupt nichts. Ne? Es macht dich nur unglücklich. Du musst da nicht mit deinem Schicksal hadern, weil ich meine, die Welt ist so, wie sie ist. Und wenn du halt dein Abi-Treffen an den Termin gelegt hast, hast du ihn halt an den Termin gelegt. Es gab schon gute Gründe dafür zu dem Zeitpunkt. Mei, ne? So ist halt das Leben. Fahrtabhängig nennt man es. Es gab einen Moment in meinem Leben, es gibt wenige Momente, wo ich so klar und eindeutig bestimmen kann, dieser Moment hat mein Leben nachhaltig beeinflusst. Mhm. Und das waren wir im 1993 im Pfarreizeltlager. Und ich habe mir. Wie alt warst du da? Da warst du 15 dann. Ich glaube, das war im Sommer, da war ich noch 14 oder so. Okay. Und ich habe mir. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich auch gespannt. Ich habe mir Freitagabend habe ich mir gedacht, da haben wir das logisch durchdacht und haben überlegt, du gehst heute früh ins Bett, damit du Samstagabend, wenn wirklich am Lagerfeuer, dann so die Nacht durchgemacht, dass du da fit bist und nicht einschläfst und so. Und dann Samstagmorgen aufgewacht und es hat sintflutartig geschüttet. Es hat so geschüttet, dass dieses Zeltlager an diesem Samstag abgebrochen worden ist. Mhm. Und ich weder den Freitagabend noch den Samstagabend hatte. Und das hat mich dahingehend so nachhaltig beeinflusst, dass ich gesagt habe, immer ins Geld. Es wird immer bis zum Maximum des Soffen. Möglichen gefeiert. Ja? Und das ist halt in diesem Zusammenhang, wo du dir dann auch so denkst, ja, unglaublich. Könnte man dann nicht vielleicht irgendwie während dem Abi-Treffen mal zwischendurch dann vielleicht auch für das 6 Stunden Konzert und dann wieder da ja. Und dummerweise bin ich halt Hauptveranstalter. Das minimiert die Chance ziemlich stark. Ja. Das ist also der Grund für deine Schmerzlosigkeit. Schmerzlosigkeit, was meinst du? Du bist ja schon jemand, der gerne viel macht und wenig schläft. Ja. Alles auf diese Zeltlage im Jahr 1993 zurückzuführen. Also denke schon, dass es rückblickend, dass es halt ziemlich das mag jetzt für andere total trivial sein, aber ja, natürlich. Für einen Jugendlichen in der absolut prägenden Phase, wo du, weißt du bist am Scheideweg zwischen. Du musst uns keine Einzelheiten über Scheidewege erzählen. Mann, jetzt wird's aber echt schlimm, ja. Und denke schon, also könnt ihr euch also so richtig exakt prägende Erlebnisse in eurem Leben irgendwie, dass du sagst, an diesem Moment, da hatte ich einfach so ein, wo ich gewusst habe, so ein Heureka. Da muss ich hin. Nee. Also da müsste ich jetzt wirklich tief in mich gehen und vielleicht lebe ich das auch mal als kleine Aufgabe mit in den Januar 2018, dass ich mich mal da tief ergründe, ob es sowas vielleicht gab oder gibt. Ich weiß es nicht. Also ja, doch, bestimmt. Also ich glaube, bei mir waren das immer eher Personen und nicht Situationen. Was meinst du mit Personen, die dich nachhaltig beeinflusst haben? Ja, die meine Entscheidungen sozusagen bewegt haben oder in bestimmte Richtungen getrieben haben. Also einfach Leute, mit denen ich gute Gespräche hatte oder die ich beeindruckend fand oder deren Art und Weise mit Dingen umzugehen ich gut fand. Ja, also nicht ja, so. Ja, aber funktioniert das denn? Also ich meine, die Frage. Ich glaube, es sind längerfristige Sachen. Also ich habe mir die Frage schon mal irgendwie gestellt, dass wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich finde es gut, wie derjenige Dinge so und so tut, ob ich dann nicht irgendwie, sag jetzt mal, eine Verhaltensweise nur kopiere, anstatt sie für mich selber zu... Ja, ist es auch. Ja. Es ist letztlich eine, also ja, wahrscheinlich ist es ein hohes Maß an Kopieren. Ja. Ich meine, ganz grundsätzlich gesehen ist es natürlich vollkommen illusorisch zu sagen, ich bin ein vollkommen autarkes Individuum für mich selbst, das von außen nicht beeinflusst wird. Nein, aber es gibt halt Leute, die machen das mehr und manche, die machen das weniger. Ja, ja, genau. Genau. Es ist so, keine Ahnung, ich würde nie aus mir selber heraus schaffen, ein gewisses Maß an Originalität zu überschreiten. Und es gibt halt Leute, die können das aus sich selber heraus, ja. Also keine Ahnung. Bitte? Jetzt zum Beispiel. Der Johannes? Ja, finde ich schon. Ja, mag sein. Ja. Ich weiß noch nicht, wie er das macht. Ja? Aber ich weiß auch nicht, wie er es macht. Ja, aber ich glaube, er hat es schon früh gehabt und er hat es immer noch. Genau, so die überspringen dann einfach irgendwie so den Punkt, wo ich halt irgendwie, wo meine Grenze ist und die gehen halt dann einfach drei Schritte weiter. Ich finde, das sind schon ganz alltägliche Sachen. Also wenn ich dir Caro zum Beispiel anschaue, irgendwie wie die mit den Kindern bastelt oder irgendwie, wir haben jetzt diese Kapplersteine. Ja? Was sind denn Kapplersteine? Das sind so kleine Holz... Steinchen, Klötze. Genau, Holzklötze, sehr exakt auf Maß gehalten. Die sind wirklich alle exakt gleich breit, exakt eben. Mhm. Man kann mit denen wunderschöne, tolle Sachen basteln. Und ich brauche halt immer eine Anleitung für sowas. Ja. Ja, aus diesen Anleitungen heraus entwickle ich dann irgendwie Variationen von dieser Anleitung. Mhm. Und die Caro zum Beispiel, die geht halt hin und stellt sich vor, oder keine Ahnung, ja, wenn jemand skizziert zum Beispiel, ja, also so skizzieren und malen ist ja häufig so die formale Essenz von den Sachen rauszuholen, ja, so was ist eigentlich ein Vogel, ja, das ist irgendwie eine Birne und ein Dreieck und keine Ahnung, noch ein Dreieck als Flügel und unten irgendwie ein Strich oder so, so, keine Ahnung, ich denke mal, dass man so rangeht, um irgendwie Vögel zu zeichnen. Ja, keine Ahnung, ich kann es auch nicht. Ich weiß es nicht, ich sehe die Essenz von der Form eines Vogels nicht. Ja, und ich kann es zumindest nicht umsetzen. Aber es gibt halt Leute, die sehen das, Ja, aber das ist ja wie wenn du Tetrachromatide bist und außer Rot, Grün und Blau auch noch Variationen von Gelb sehen kannst. Das wirst du niemandem erklären können und für dich selber ist halt dann, das ist halt Alltag dann. Und ich gehe heute übrigens heim und nehme das Zimmermädchenspiel mit. Ah. Was ist denn das Zimmermädchenspiel? Das kann der Wastel jetzt mal kurz erklären. Nur mal ums Eck. Das Zimmermädchenspiel ist, dass anstatt einfach zu sagen, du räumst jetzt dein Zimmer auf, spielt man ist so, Zimmermädchen in einem Hotel und die Gäste haben sich unmöglich aufgeführt und eine Riesensauerei hinterlassen und wir als Zimmermädchen müssen das jetzt alles aufräumen, also dass du das mit deinen Kindern irgendwie machst. Herrlich. Machst du denn eigentlich mit deinen Kindern, wenn du sagst, dass die müssen ja vieles erstmal so lernen und so, spielt man auch viel Alltagssituationen, oder? Das ist ja ganz normal, die spielen dann, was weiß ich, ich backe, ich koche, ich... Naja, klar, logisch. Also das will heißen, nicht so, also wie gesagt, bei mir ist es ja ein paar Jahre her und jetzt habe ich ja selbst noch keine Kinder. So, ich würde ja immer denken, wir spielen jetzt Feuerwehrmann oder wir spielen jetzt Polizist oder sonst irgendwas und nicht, es gibt ja, wir spielen jetzt Zimmermädchen. Also im Sinne von, ich spiele jetzt hier die Alltagssituation, die man so im familiären Umfeld hat. Ja. Ach, das, weißt du, ganz ehrlich, das gibt's, das eine und das andere, das kommt auch immer ein Stück weit drauf an, was habe ich gehört, was beschäftigt mich und den einen Tag, also beim Kilian ist zum Beispiel, ist ganz groß im Moment in jeglicher Varianz ist Schatzkarten zeichnen. Okay. Ohne, dass wir jetzt irgendwie uns explizit über Piraten unterhalten, aber das ist halt irgendwie, keine Ahnung, du bist auf zwei Kindergeburtstagen, wo dann Pirat irgendwie das Thema ist. Ja. Dann ist es eingepflanzt. Ja. Und dann zeichnen wir immer Schatzkarten. Und das ist natürlich, also keine Ahnung, dieses Piratenbild, das ist natürlich ein durch und durch romantisiertes Bild dessen, was ein Pirat selbst zur Piratenzeit da, der damaligen Zeit irgendwie gewesen ist. Also du warst halt einfach mehr oder weniger wahrscheinlich auch irgendeine Art von Söldner oder sonst irgendwas. Und von daher, du wirst, das ist halt immer irgendwie, die Kinder romantisieren das dann nochmal ein Stück weiter, dass du halt Schatzkarten zeichnest und das irgendwie, so Sachen spielst du schon, aber natürlich hast du auch andere Sachen, also wobei das interessanterweise so ist, dass die Mathilda, dass die viel mehr so Alltagsgeschichten spielt, also so Essen machen, putzen und so Geschichten. Das macht der Kilian jetzt zum Beispiel weniger. Hat er auch nie so viel gemacht, also weil die sind jetzt auch unterschiedlich alt und so. Das hat er Nö, hat er auch nicht. Also okay. Das hat jetzt nichts mit dem Alter zu tun. Okay. Also der, weiß nicht, der würde wahrscheinlich eher irgendwie, keine Ahnung. Ja, Pirat spielen oder Polizist oder so. Polizist, Feuerwehrmann. Cowboy und Indianer. Ja, Cowboy und Indianer ist, ja, wobei, wir hören interessanterweise, wir hatten vorher, weil wir auch gesagt haben, Hörspiel, wir hören hin und wieder Karl-May-Hörspiel und da gibt es irgendwie die Eisenbahnräuber oder sowas und das will er immer hören. Das Abgefahren ist, in diesem Hörspiel von Karl May sind die mitten im Wilden Westen, kommen sie dann in so eine Kolonie, wo dann so ein bayerisches Wirtshaus ist. So mit Blasmusik und Würsten und nicht, dass das allein schon absurd genug wäre, aber da haben sie irgendeinen dann als Sprecher hingesetzt, der de facto kein... Tiefstes Bayerisch spricht. Nein, ganz im Gegenteil. Der ist sowas tiefstes Bayerisch imitiert. Sowas von null Muttersprache und der imitiert uns so falsch. Das ist noch nicht mal klischeehaft, das ist einfach nur vollkommen falsch. Und du sitzt daneben und denkst so, what the fuck? Ganz genau, ja. Naja, okay. So what Eben the fuck? Was sitzt du da? Also wir trinken jetzt unser letztes Episodenbier für heute. Auch ein Bier aus dem Adventskalender. Das Bier heißt Schwarze Tinte. Das verspricht also viel. Ist insofern was Besonderes, als dass das hier auch aus der Region kommt, Bad Tölz. Und es hat den ersten Preis Best of Show 2017 vom Münchner Craft Beer Fest bekommen. Was auch immer das war, ich nicht, keine Ahnung, hat das jemand mitbekommen? Nö. Also keine Ahnung, ob das ein Qualitätsmerkmal ist. Das ist wahrscheinlich wieder einer von diesen Fällen, wo du, sag jetzt mal, das Teilnehmerspektrum oder die Teilnehmergruppe so weit einschränkst, dass du zum Schluss bloß noch als einziger möglicher Kandidat für den ersten Platz übrig bleibst. Also hier steht drauf. Es müssen nämlich oberbayerische Biere sein. Ja, genau. Isar Winkel trifft in Viertel. Gebraut von Brauern, die schon mal. Zusammen ein Single Hop Stout mit Sorachi Ace. Sechs ist schon viel genug drin. Und der Brauer muss schon einen Bungee-Sprung auf der Südhalbkugel hinter sich gebracht haben. Oh, die Farbe enttäuscht mich jetzt schon mal ein bisschen. Das Isar Winkel trifft Inntal, oder wie? Inntviertel. Mit zwei N wahrscheinlich geschrieben. Also es ist, ja genau. Das ist nämlich zusammengebraut worden zwischen von der Tölzer Mühlenfeldbräu und die Trachinger Privatbrauerei. Aber die Farbe dafür, dass das hieß Schwarze Tinte, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit dem, was wir davor hatten. Der war deutlich dunkler. Aber hat einen schöneren Schaum. Danke. Riecht aber ganz ähnlich. Ja. Mastel, komm nochmal her, kannst du noch wissen was? Also entweder ist die Riechthülle jetzt schon hin oder... Hast du auch so den... Mit noch zwei Bier so getrunken, ist auch die Geschmacksstoff. Wie hatten wir denn jetzt? Das vierte, oder? Das vierte, ja. Ja, es riecht ähnlich. Aber ein bisschen, also ist deutlich mehr Kohlensäure drin. Das schmeckt ganz anders. Noch weniger malzig, weniger... Und auch nicht so metallisch. Mhm. Aber gut. Also finde ich besser als das davor. Ich stehe ja total auf dieses, was du beim Guinness auch hast und bei dem vom Riegele, der Noctus hat das auch. Ja. Wenn das so, weißt du, wie so ein bisschen so wie aufgeschäumte Sahne oder so von der Konsistenz, die so richtig creamy ist, stehe ich total drauf. Finde ich gut. Ich finde es gut. Ich finde es auch gut. Also ich würde es jetzt noch immer nicht kaufen. Aber höher bewerten. Aber trinken. Also ich finde es auch besser als das davor. Ich glaube, wenn ich eins über diesen Podcast sagen kann, dann, dass er mich dem Schwarz- und Dunkelbier näher gebracht hat. Jens, wir schaffen jetzt das. Jetzt heute noch. Oder generell? Wir schaffen das noch. Rauchbier. Generell. Ja, ich werde jetzt, Wassel, muss ich dir noch erzählen, ich werde jetzt nächste Woche machen wir ein Trip Back on Memory Lane, wie man so schön auf Englisch sagt. Mhm. Und zwar werden wir, wenn ich das nicht sowieso schon mal erzählt habe dir, werden Katha und ich eine Alpenüberquerung machen. Nee, nicht eine Alpenüberquerung, sondern wir werden unsere alten Studienstädte besuchen. Oh, das habe ich auch schon gemacht. Und zwar werden wir einen Tag bringt ihr mir einen Döner mit in Bamberg sein. Und einen Tag in Nürnberg, also Katha hat in Bamberg, ich in Nürnberg, oder Jens und ich in Nürnberg studiert. Nürnberg. Und Bamberg, kann ich mich ehrlicherweise nur einmal dran erinnern, dass wir dort waren. Da waren Jens, ich und Carsten mal zusammen vor. Auf der Sandkerwa. Nee, das war einfach so. Wir sind da unter Tag einfach mal hingefahren mit dem Zug und sind wieder zurück. Ich weiß gar nicht warum. Das war irgendwie so 2006, 2007 oder sowas. Ihr wolltet, das war das einzige Mal, dass ich in Bamberg war. Ihr wolltet einfach wissen, ob die wirklich zu die Hörnle Hörnler sagen. Ja. Oder umgekehrt, ich bin da leider zu wenig frankonifiziert. Nein, aber da will ich, also ich freue mich insofern drauf, als dass wir dann mit Sicherheit da auch mal einige Brauereien da, beziehungsweise Lokal der Brauereien mal ausprobieren werden. Ja. Und da ist ja das rauchigste aller Rauchbiere, das Schlengeler. Schlengeler. Wollen wir da mal probieren, ja. Ich habe vor 2015 waren wir in Schweden. Da sind wir auch in meiner alten Unistadt vorbeigefahren. Und waren dann da auch auf dem Campingplatz. Und der Campingplatz war interessanterweise ganz in der Nähe davon, wo ich damals meine Studentenwohnung hatte. Und ich bin jeden Tag mit dem Radl dran vorbeigefahren. Hab ein halbes Jahr lang nicht festgestellt, dass da ein Campingplatz ist. Und dann waren wir auch am Unicampus und war aber Wochenende und der war demzufolge einfach leer geblasen. Und von daher, was ich schade gefunden habe, weil du dann auch zum Beispiel in die diversen Mensen oder so nicht reingekommen bist. Ja. Ja gut, das habe ich ja dieses Jahr im Sommer gehabt. Hatten wir 10-Jähriges vom Erasmus in Finnland und mit der kombinierten Hochzeit und so haben wir uns da unten getroffen. Das war schon eher so, dass jetzt in Nürnberg waren wir ja danach noch etliche Male, ja. Also wir haben uns da schon mal hier von den Studienkollegen jetzt vor 3-4 Jahren haben wir uns da mal getroffen für ein Wochenende und so weiter. Und ich finde halt einfach so, so in so Großstädten, die, in denen du auch so regelmäßig bist, und wenn du da studiert hast, hast du halt nicht so dieses Gefühl halt da. Also, dass ich irgendwie, also geht mir zumindest so. In Nürnberg bin ich immer noch mal regelmäßig gewesen irgendwie. Das ist nicht so dieses, ja, ich komme an irgendwie einen vertrauten Ort zurück, an dem ich jetzt seit Jahrzehnten nicht mehr war oder sowas. Das war dann eher in Turku so, also in Finnland, wo ich dann, da war ich zwar zwischenzeitlich auch noch mal, aber wir sind dann zum 10-Jährigen, beziehungsweise sogar da, ja, das vor, sind wir noch mal ins alte Studentenwohnheim und so weiter, haben uns das noch mal angeschaut. So, das war dann eher so, in Nürnberg hatte ich das nie so. Weißt du das, als wir damals da waren, dass du gesagt hast, ach, guck mal, wie damals. Na gut, wir sind da schon so ein bisschen rumgeeiert, waren noch mal an der Uni, gell? Waren bei unserem Döner, deshalb hat Jens das eben angesprochen. Ich glaube, wir haben uns das Großteil des Hauptstudiums nur von den gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Doch, den gab es damals noch. Wenn es nicht mehr gibt, dann bin ich echt sauer. Von einem Dönerladen ernährt, Ballerina-Döner, gab es immer Mittagsstudentenmenü für 3,50 Euro. Das war einfach ein Riesenhaufen. Den Dönerteller. Ja, Riesenhaufen Fleisch, frittiertes Gemüse, Reis. Nahrhaft und kräftigend. Und mit Gemüse und gesund. Die geile Soße, die immer da hatten. Ich bin ja nicht gut in sowas. Die Nostalgie-Ding. Gar nicht, weil mir wird es dann immer ganz schwer ums Herz. Und das können wir nicht verkraften. Bitte? Dann trinkst du wieder so viel und dann. Ja, dann kotze ich wieder auf meinen Rechner. Kotzt du ein bisschen und dann weinst du ein bisschen. Ja. Weinst du, weil du gekotzt hast und kotzt du, weil du geweint hast. Und, das ist furchtbar. Ja. Das wollen wir alles nicht. Ja. Aber kennt ihr das? Entschuldige, ich muss trotzdem, weil der Kai so schon angeschnitten hat, das ist eine Steilfrage. Ich muss schon sagen, ich könnte ja darüber reden. Ich will euch ja kein. Hattet ihr das, dass ihr mit euren Eltern den klassischen regelmäßigen Urlaub zu einem Platz X hattet? Mm-mm. Nee? Mm-mm. Weil wir hatten das, wir waren jedes Jahr am gleichen Campingplatz in Italien und sind dann später mal nochmal dahin zurückgekommen und das ist so eine ganz krasse Nostalgienummer irgendwie, wenn du einfach Sommer für Sommer am gleichen Platz verbracht hast, aber das ist doch so ein klassisches Literaturmotiv auch, ja. dass du als Erwachsener dann wieder an den Platz deiner Jugend irgendwie, ja. Ein Krimi-Motiv auch so ganz, ganz verbreitet, finde ich. Und das ist schon irgendwie, es ist schon krass, es ist gleichzeitig deines und gleichzeitig nicht mehr deines und irgendwie. Das habe ich heute, wenn ich an den Unterschleißheimer See gehe im Sommer. Ja, das ist genau so ein Ding ist das, ja. Und ich finde, es ist wirklich ein ganz ekelhaftes Gefühl. Ich Warum? Mag das überhaupt nicht. Weil das ist so eine Mischung aus du bist einfach nicht. Nicht richtig jung. Abgeschlossen. Ja, das ist, für mich ist das einfach, das ist nicht richtig abgeschlossen, weil du weißt sozusagen nicht, wann es dein letztes Mal ist. Ja, das. Ja, aber das ist doch jetzt in dem Fall so. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, nehmen wir das Beispiel des Besuchs in der Universitätsstadt, dann ist das Thema ja definitiv abgeschlossen. Ja. Nö. Ja, wieso? Du wirst nicht mehr nochmal studieren gehen da. Nein, aber was Jens meint, ist, du wirst halt dann nochmal ein Nachtreffen machen und nochmal ein Nachtreffen und du weißt nicht, wann du das letzte Mal, ob es dieses Mal, wenn du das letzte Mal ist, dass du dort sein kannst. Also weißt du, mir geht es gar nicht um dieses im Nachhinein besuchen, sondern eher um dieses Sachen nicht beenden zu können. Ja, also irgendwie, wie ich vorhin gesagt habe, ja, mich beeinflussen gar nicht Events, sondern mehr Leute, ja, und dann. Aber schau mal, du gehst doch jetzt, also ich meine, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber lehn dich mal. Ich meine mich zu erinnern, dass du dieses Jahr bei mindestens 4 Hip-Hop-Bands warst, die vor 20 Jahren mal der heiße Scheiß waren. Das ist doch genau das Gleiche, was du tust. Du gehst doch da auch hin, weil du mit dieser Band einfach, obwohl die seit 15 Jahren nichts oder nur Mist produzieren, einfach nicht abschließen kannst. Weil du immer noch auf das Gute und das Besondere und auf den Flow und das Feeling und ja, den Spirit von damals wartest. Ja, aber auf der anderen Seite habe ich aber auch festgestellt, als ich letztes Jahr auf diesem Blumentopf-Konzert war, war ich sehr erfreut darüber, dass ich gemerkt habe, ja, das ist auch gut so, weil trägt einfach nicht mehr. Ja, aber schau mal, und du warst bei den Beginnern und es war scheiße und dann warst du. Bei den Beginnern war ich auch beim ersten Konzert, auf dem ich war, das fand ich auch scheiße. Die sind einfach keine gute Liveband. Gut, however. Auf alle Fälle warst du jetzt beim Spektor und 5-Sterne-Deluxe. Ja. Und da hätte ich. Ja, bitte. Ich hätte Stein und Bein geschworen. Da waren wir doch beim Dings, da waren wir am Stammtisch. Ja. Und ich habe am Stammtisch auch gesagt: Mein Gott, der Fischer, der wird wieder eine Wanne voll Tränen weinen, weil das Konzert so scheiße war. Nee, war es aber und nicht. Und dann war es eben nicht scheiße. Und da wartest du doch. Da hast du doch 3 Konzerte, da hast du doch gewartet, dass endlich mal eines wieder so ist wie früher. Ja, nein. Doch. Ich bin, keine Ahnung, ich. Bei diesem Nostalgie-Ding, finde ich, kommt einfach nichts bei rum. Ja. Warum denn nicht? Also. Ja, weil mir das nichts. Das bringt mir nichts. Ja, was. Aber da. Ja. Das bringt mir nichts außer schwerem Herzen und deswegen will ich das irgendwie nicht. Als du vorhin von 20-jährigen Abi-Treffen geredet hast und ich mir dann vorgestellt habe, ja, das habe ich auch in 17, in 2,5 Jahren. Ja. Habe ich mir gedacht, nee, das wird kein schöner Abend werden. Was, wieso denn nicht? Ja, was soll ich da mit den Leuten? In alten Erinnerungen schwelgen, so, ja, das. Nee, irgendwie. Du bist einfach zu progressiv. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich. Also mir macht das wirklich irgendwie, also ich werde da schon hingehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das. Also mein Problem ist in so einem Fall, wenn ich eben nicht mit den Leuten schwelge, sondern wenn ich alleine irgendwie schwelgen muss. Ich war 22. Dezember war ich mit dem Tino auf der Schlagersahne, ja. Mhm. Was früher in der Alabama-Halle war, dann zwischenzeitlich hier und da und dort und jetzt im Freiheits ist Rainer Werner Fassbinder-Platz. Und, es war ein toller Abend. Hat unglaublich Spaß gemacht. Bedauerlich war eigentlich nur, dass wir nur zu zweit waren. Mhm. Geil hätte ich es gefunden, wenn einfach wieder die Clique von früher mit 15, 18 Leuten sowas, dass du halt da gemeinsam hingehst und es sind halt alle wieder mit dabei und alle anderen haben einfach keinen Bock gehabt. Und das ist halt das, was ich in dem Moment total bedauerlich finde. Ja, ich denke mir halt immer so, was ist so verschwendete oder vergeudete Zeit, irgendwie neue Sachen zu machen, wenn man immer dieses... Schau mal, es gibt doch zwei Typen. Was ist verschwendete Zeit? Alte Sachen wieder aufleben zu lassen, meinst du? Ja. Statt neue Sachen. Und auch so den alten Sachen so hinterher zu trauern, ja. Schau mal, es gibt doch zwei Arten von Menschen. Das kannst du in jedem Bereich irgendwie durchexerzieren. Linkshänder und Rechtshänder. Linkshänder und Rechtshänder, Linksträger und Rechtsträger. Und du musst dich, deine zwei Arten? Du musst dich auch nicht de facto nur auf eins festlegen. Es gibt die, die immer was Neues machen wollen und die, die immer die Sachen beibehalten und gehen lokal. Es gibt Leute, die essen im Lokal immer das Gleiche, weil sie das kennen, weil sie es gut finden. Mhm. Und es gibt Leute, die sagen, ich werde garantiert nicht das Gleiche essen wie das letzte Mal, weil ich will ja was anderes probieren und so weiter. Und das ist doch die Schoko-Eis-Fraktion. Ja, genau. Immer nur mal sicher, lieber mal. Und genau das Gleiche ist doch hier irgendwie mit wo gehe ich hin, was mache ich da dort? Das ist doch auch, die einen sagen, ja, ich schaue mir immer neue, junge Bands an, weil da kann ich was sehen, was ich noch nicht gekannt habe. Und die anderen sagen einfach, okay, ich gehe auf das ACDC-Konzert, da lege ich zwar 80 Euro auf den Tisch, aber da weiß ich auch, was ich kriege dafür. Da wird abgeliefert, ja. Genau. Geil abgeliefert. Da gehe ich hin, keine Ahnung, da sind wir acht oder neun Leute, stellen uns jeder 4 bis 8 Bier irgendwie rein und die großen Hits, da wird einfach abgefeiert. Wir feiern uns, ja, wir feiern die und ja, das ist. Aber wenn ich dann, aber ja, okay, gut. Punkt. Ich verstehe, dass es solche Leute gibt und wiederum andere Leute, die das ein bisschen komisch finden. Es gibt solche und solche. Und dann gibt es noch ganz andere. Das sind die Allerschlimmsten. Um es da mal mit Hertha zu sagen. Okay, pass auf. Wir schließen den heutigen Podcast jetzt ab. Ich glaube auch, ja. Weil wir müssen nämlich noch ein kurzes Statement von jedem einholen. Jahresrückblick. Kai, mach doch mal deinen Jahresrückblick innerhalb von 5 Sätzen. Was müssen wir uns erstmal kurz verständigen, was wollen wir denn, auf was wollen wir denn? Was du sagen willst. Du hast 5 Sätze. Ich zähle nicht die Sätze, keine 5 Sätze. Ja, so einen kurzen Jahresrückblick. Jahresrückblick. Also sagen wir mal so, weltpolitisch sehr, sehr spannendes Jahr. Ja. Mit vielen. Nee, wir leben seit 10 Monaten mit Donald Trump. Wir leben seit 10 Monaten mit Donald Trump. Ich glaube, wir haben auch seit 10 Monaten Donald Trump im Podcast vollkommen ausgeklammert. Natürlich, wir haben Politik sowieso ausgeklammert. Wir sind die einzigen deutschlandweit, die sich anstatt über ihn aufregen, einfach ignorieren. Ja, ja, das ist auch das Richtige, oder nicht? Also, das war mit Sicherheit ein teilweise beängstigendes Jahr, was so passiert ist. Echt? Ja, fand ich schon. So, aber wollen wir jetzt nicht auf die Details einsteigen. Ansonsten für mich persönlich ein sehr, sehr gutes Jahr. Also würde ich es eher zu den 10 sehr guten Jahren zählen, sowohl privat als auch beruflich hat es alles gepasst. Darf mich also nicht beschweren. Würde sagen, ein gutes 2017. Ja. Okay. Bastl? Mein Jahr 2017 hat... Es war noch 2016. Ich bescheiße hier. Ich fange 2016 um 22.38 Uhr an, ja. Ist mir eröffnet worden, dass ich nochmal Vater werde. Also von daher hat 22.38 Uhr? Hast du ja genau gemerkt. Wie kommt denn die Uhrzeit zustande? Naja, ich habe halt geschaut. Ohne da jetzt weiter auf die Details zu kommen. Auf alle Fälle, von daher hat eigentlich mein Jahr 2017 schon grandios angefangen. Und dann ist es sehr vor sich gedümpelt und dann kam eben zwischendrin die Geburt. Und auch daher sehr, sehr schön eigentlich, weil weil halt alles in Ordnung war und alles gesund und überhaupt, und dann ist es irgendwie wieder gedümpelt und jetzt gegen Ende hin halt mit der beruflichen Veränderung, das halt jetzt eigentlich auch sich letzten Endes zum Positiven ausgewirkt hat, muss ich für mich persönlich sagen, dass es eigentlich im Großen und Ganzen ein sehr gutes Jahr war. Ansonsten weltpolitisch ist es auch eher so, dass ich irgendwo zwischen Kopfschütteln und leicht der Panik oszilliere. Okay. Vielleicht sollten wir mal wieder über Politik reden und ja, Panik irgendwie mal formulieren. Soll ja helfen, sowas. Wenn man es ausspricht, ist es schon. Also Reden hilft. Ja. Weißt du, ich habe so weltpolitisch habe ich das Gefühl, dass wir so eine Mischung haben aus den 30er Jahren und der Angst vor Pershing 2 in den 80ern. So ungefähr denke ich, dass wir uns da gerade ein bisschen bewegen. Okay. Wir können das jetzt gerne das nächste Mal aus. Wir können ja mal mit meiner Politik anfangen. Also ich sehe das schon auch irgendwie so eine, wie nennt sich das, Regression, ja, also so Rückschritte in ganz vielen Belangen, gar nicht mehr in Politik, sondern auch in Gesellschaft und so. Mir macht ehrlich gesagt die Politik relativ wenig Angst, weil ich finde, das ist erscheint mir zumindest ein relativ sich gut stabilisierendes System. Ist halt ein bisschen langweilig und nach hinten gerichtet gerade, ja. Gesellschaftlich mache ich mir ehrlich gesagt so ein bisschen größere Sorgen. Also ich habe ja eigentlich das Jahr angefangen und eigentlich alles über Pegida und AfD verschlungen, was sich mir irgendwie in den Weg gelegt hat und ich bei drei auf den Bäumen war. Da bin ich jetzt auch so ein bisschen in so eine Ignoranz reingelaufen. Ja, irgendwie, es hat sich so ein bisschen totgelaufen. Jetzt sind die halt irgendwie im Bundestag und meinst du es mal gucken? Persönlich. Ich habe viel Neues, ja, neue Wohnung. Ach, aber ganz unspektakulär eigentlich, ja. Technik. Weiß ich nicht. Jetzt zocke ich wieder. Ja. Ist auch mal wieder spannend. Ja. Aber würdest du sagen, ein gutes Jahr? Oder ein durchschnittliches Jahr oder ein unterdurchschnittliches Jahr? Ein überdurchschnittlich gutes Jahr. Siehst, jetzt hat der Kai doch auch so ein Jahr. Aber wir können uns, also ich mach mir jetzt mal den Vor. Ich werde mir jetzt mal vornehmen, mal wieder über Politik mit euch zu diskutieren. Ich glaube, das letzte Mal haben wir schon drüber geredet, warum wir nicht eigentlich mehr über Politik reden. Ja, wir sollten wieder über Politik reden. Ich würde gerne über Politik reden. Ja. In welcher Taktung wir auch das wieder hinbekommen. Ich glaube, letztes Jahr haben wir jetzt, also in diesem Jahr haben wir in Summe dann 6 oder 5. Der Bastel schmeißt schon vor Schocks das Mikro weg. Aber es hat er elegant gelöst. Ja. Ja, gut. Dann wünschen wir allen Hörern einen guten Start ins neue Jahr 2018, oder? Ja, richtig. Ja, ich werde es auch nicht vor. Mein Rauschknödel ist vor weg. 20 macht nichts. Der tut dir nichts. Der liegt da unten. Und prokrastiniert vor sich hin. Die Folge wird erst 2018 veröffentlicht. Genau, die Folge wird erst 2018 veröffentlicht werden. Echt, oder? Ach komm, jetzt habe ich gedacht, du hängst dich morgen mal nur so richtig rein. Schaff mal was. Heute Nacht noch. Tu wat. Also in dem Sinne, Prost. Und in diesem Sinne, Prost, guten Rutsch und hallo 2018. Tschüssi, Kost. Adieu.